Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe von Kaboom! Junge, eines vorweg, falls ihr so im Hintergrund hört, das ist mein Ventilator, ansonsten gehe ich drauf, Dreckshitze. Verfluchte Scheiße, ich hasse den Sommer. Dieses Mal reden wir wie letztes Jahr über die Summer Games Fest. Die Summer Games Fest ist, falls ihr euch noch daran erinnert, ist sozusagen die Jeff Keighley Show. Richtig, Jeff Cella, wie ich auch mal gern sage. Jeff Keighley ist derjenige, der saß damals zwischen Doritos und Energy Drinks und hat über Codes von Halo 3 geredet. Er hat sich damals schon gut verkauft und mittlerweile hat er dann, nachdem die E3 dann tot war, dann gesagt, das mache ich, und hat sich sozusagen den ganzen Channel eingekauft. Die Summer Games Fest ist nicht nur das Summer Games Fest Event, sondern es besteht aus mehreren Events, die ich jetzt hier nicht aufzählen will. Die wichtigsten Events, die wir uns anschauen, die für uns relevant sind, sind die State of Play, die Summer Games Fest selber, Future Game Show und das Xbox Showcase. Das sind die, die wir heute machen. Weil Nintendo sich dieses Jahr vornehm zurückgehalten hat. Richtig. Und deswegen, da ich das natürlich wie immer nicht alleine will, habe ich mir natürlich wie immer den Jürgen dazu geholt und den Markus. Hallo, Freunde. Servus. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Die waren auch nicht vertreten. Es war sehr weird. Es war sehr strange. Also kommen wir aber noch. Und ihr habt euch die Sachen angeschaut, die ich euch gesagt habe, oder habt ihr alles gesehen? Nur das. Ich habe das plus das. Dann noch das Development Dingsbums geguckt. Ich weiß nicht mehr, wie der ganze Ding heißt. Ja, das ist halt, Ubisoft hat ja dieses Jahr keine eigene Show gemacht, weil sie ja quasi tot sind. Ubisoft hat nichts. Die haben nichts zurzeit. Ich sag ja, die sind quasi tot. Wir haben Assassin's Creed Shadows. Cool. Anno. Yay. Was noch? Das war's. Ja, Anno haben sie angekündigt. Anno. Aber später. Ja, Anno ist noch in der Pipeline. Das wird noch fertig entwickelt. Dem, dann gucken wir mal, was noch kommt. Mit dem Gesangstrailer. Das war eigentlich ziemlich funny. Da bin ich. Mal schauen, wie es wird. Auf jeden Fall starten wir mit der State of Play. Die kam am 4. Juni raus. Wir sind etwas hinterher, aber was wollen wir machen? Es gibt Leute, die reden die nächsten 8 Wochen noch über das Ding. Gestartet wurde direkt mit Luminous Arise in der State of Play, wo ich so, Luminous Arise, was ist das? Das ist Tetris mit cooler Musik. Okay, cool. Den letzten Teil gab's damals für die PSP, für die PS Vita, soweit ich noch weiß. Und ich so, okay, gut, yay, why not? Kennt ihr das, Luminous? Habt ihr das schon mal gespielt? Gab's da nicht ein Astrobot-Level von? Oder verwechsel ich das gerade mit was anderem? Nee, das ist was anderes, soweit ich noch weiß. Ja, aber auf jeden Fall, ich kenne es auf jeden Fall vom Sehen, aber selbst gespielt habe ich es nicht. Ich habe damals, wie hieß das, das Tetris-Ding gespielt mit der coolen Musik. Es war gar nicht ganz nett gemacht. Es war von denselben Entwicklern. Du bist ja der PSP-Guy von uns. Richtig. Dann gab es endlich einen ersten Blick auf Pragmata, wo du ein kleines Robotermädchen beschützen musst und durch die Gegend rennst und Rätsel löst und Sachen bekämpfst von Capcom. Das sah ziemlich cool aus. Wo ich dachte so, ja, nice. Ich bin bis heute nur leider geschädigt von Chucky, der Mörderpuppe, und habe deshalb Angst vor solchen Puppen. Ich habe so, ja, könnte was werden, ist ganz cool, es fängt ganz interessant an. Dachte ich mir so, hey, ist das ein neues, wie hieß dieses Sortzeug aus Deutschland? Ich hab's vergessen. Da gab es so was Ähnliches, was auch so angefangen wird. So, hey, dies ist die Innovation an Leuten, und dann geht alles schief. Auf jeden Fall, was ich gehört habe von dem Game ist, du hast so ein kleines Robotermädchen, was du beschützt. Du löst Rätsel und kämpfst gleichzeitig. Also es ist kein Dead Space-artiges, sondern tatsächlich Rätsel lösen und irgendwelche Roboter bekämpfen. Sah ganz cool aus. Was sagt ihr dazu? Optisch war es beeindruckend. Optisch hat es mich auch überzeugt. Ja. Sieht ganz cool aus. Wir werden sehen, was passiert. Dann gab es den Trailer, der mich sofort angesprochen hat. Mitschriften aufgemacht habe. Ich habe gerade die vom Summer Fest aufgehabt und dachte mir, hä, Moment, Luminous Arise, nee, taucht da nicht auf. Ach ja, State of Play. Nee, erst State of Play. dann gab es direkt einen Trailer, der mich direkt angesprochen hat, und zwar Romeo is a Dead Man, wo ich so die am Anfang so Leute essen Curry und dann wird einer angegriffen und dann kriegt er irgendwas ins Auge gerammt. Ich so, das ist Suda 51. Das ist eindeutig Suda 51. Dieser Psychopath macht ein neues Game. Und ja, macht er. Ich hab Romeo so is Lollipop Deadman. Chainsaw Vibes beim Kämpfen bekommen. Ja, ja. Richtig. Romeo is a Dead Man ist so weird as fuck. Du bist irgend so ein Dude, der anscheinend tot ist, der irgendwelche Leute niederbolzt mit dicken Schwertern und schlechten Sprüchen und geiler Musik. Und so, the fuck? Wie japanisch willst du sein? Ja. Es ist Suda 51, der ist halt erst jetzt so völlig abgedreht. Was sagst du dazu, Markus, zu dem Game? Ich hatte die Lollipop Chainsaw Vibes und habe mich in dem Moment gefragt, wann darf ich wieder? Ich will es sofort. Ich weiß nicht, klingt doof, aber ich habe mich an Lollipop Chainsaw erinnert und da habe ich hier für mich nur aufgeschrieben, ja. Es steht einfach nur ja als Kommentar dazu. Es ist halt, es ist völlig abgedreht, es ist völlig übertrieben, es ist so typisch Suda 51 und eben so, das könnte ein Spiel für mich dieses Jahr werden. Das ist das, den du haben musst. Ja, das ist so ein Game, wo ich sage, ja, das ist meins, das gehört mir, vielen Dank. Danke, Suda. Danke, dass du immer noch Games für mich erstellst, finde ich gut. Finde ich super. Mach weiter so. Ich liebe den Typen, der ist einfach nur großartig, weil er komplett wahnsinnig ist. Ja, aber er wird halt dann nicht wie Hideo Kojima größenwahnsinnig, das ist der große Unterschied. Nee, Hideo Kojima ist einfach größenwahnsinnig. Dann gab es einen sehr kurzen Einblick, aber einen sehr geilen Einblick zu Silent Hill F. Oh, hör mir Silent Hill F. Das heißt so Silent Hill, fuck. Silent Hill, ich hab erst an Project Zero gedacht, als ich es gesehen habe. Ja, ich auch am Anfang, aber dann so Silent Hill, ich so, oh Gott. Ich muss tatsächlich sagen, bei mir war so die kleine Hoffnung, geil, neues Resident Evil. Das hat so die ersten 10 Sekunden gehalten, dachte ich mir, nee, das ist nicht Resident Evil. Nee, das ist Silent Hill diesmal tatsächlich in Japan direkt japanische Hauptfigur mit einem Schulmädchen. Schulmädchen in Japan sind anscheinend immer gruselig. Das geht immer, passt. Dem passiert immer irgendein Scheiß. Wir wollen irgendwas Gruseliges, dann nehmen wir ein Schulmädchen. Ja. Ja, und die müssen dann einfach nur geradeaus in die Kamera gucken und nichts sagen. Und schon ist es gruselig. Wir machen eine dunkle, neblige Ecke. Sie schauen in die Kamera und dann brauchen wir irgendwas, was sich auf sie langsam zubewegt. Fertig. Ja. Ja, das Shiny-Konzept geht halt immer auf. Ja, das stimmt. Aber das sah halt wirklich so geil aus. Wie sie bewegt haben, diese Viecher und so. Oh, Moment, gruselig. I love it, ich bis jetzt haben. Ich bin froh, dass wir jetzt nicht mehr von irgendwelchen Zensierungen sprechen, wo sie dann Blut irgendwie rausschneiden und so ein Scheiß. Nein, das wäre in Deutschland damals nicht durchgegangen. Nee. Aber das sieht halt so geil aus, einfach nur. Der Horrorfan. Die Schläge, die du hast. Oh. Also Horrorfans essen gut dieses Jahr. Ich muss tatsächlich sagen, ich freue mich schon auf die Szene, wenn du, also was du da auch nur kurz als Ausschnitt gesehen hast, über dieses wahrscheinlich ein Reisfeld oder was das war, mit diesen ganzen Vogelscheuchen, die eigentlich dann deine Klassenkameraden sind und irgendwann anfangen, sich zu bewegen. Ich habe da schon total die geilen Horror-Vibes und sehe da schon Leute hinter mir kreischend. Ich kriege jetzt schon eine Gänsehaut, wenn du darüber redest. Ja, ich sehe schon Leute hinter mir kreischend, spiel das ohne mich sagen. Oh, und vor allem, es kommt schon am 25. September, was sehr, sehr geil ist. Ja. Sehr viele Games, die angekündigt wurden, sind sehr, sehr viel raus, was ich sehr cool fand. Dann kommen wir zum Game, wo ich so dachte, why? Aber okay. Bloodstain. Neues Bloodstain. Das ist so von dem ursprünglichen Erfinder von Castlevania. Das erste Bloodstain fand ich furchtbar. Aber schön, dass es einen zweiten Teil gibt. Gameplay-technisch ist das Spiel sehr gut gewesen, also der erste Teil. Es ist halt nur der Grafikstil ist halt so, er weiß nicht, ob er 2D oder 3D sein will und irgendwie will das kein vernünftiges Gesamtbild ergeben, zumindest in meinen Augen. Ja, das war auch im ersten Teil so. Ich fand's hässlich. Aber rein Gameplay-technisch geht das voll in Ordnung. Das ist so ein Titel, der bei mir total, ich weiß nicht, ich konnte dem Trailer null abgewinnen. Ich hab's mir angeguckt und dachte mir, Weil die Ästhetik, das ist so, man will es nicht greifen, das ist halt so, es fühlt sich an wie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und deswegen will ich es auch gar nicht, muss ich sagen, das hat mir null Bock gemacht auf das Game. Als nächstes kann kommt, dir mal den ersten Teil ausleihen, wenn du willst. Gerne. Als nächstes kommt ein Game, worauf ich mich tierisch freue. Eins der Spiele überhaupt. Oh Gott. Story Time Stranger oder wie es schon von Freunden von mir genannt wird, Digimon Shin Megami Tensei. Digimon Shin Megami Tensei und wahrscheinlich das beste der Digimon-Spiele, die bisher rauskamen. Das sah dieser Trailer so gut aus. Ich habe die anderen schon vernichtet, als sie rauskamen. Nein, nicht inhaliert, nicht gesuchtet, vernichtet. Und vor allem, das Ding ist Realitätsverlust. Es sieht düster aus. Ein düsteres Digimon-Game, das gefällt mir. Da hab ich Bock drauf. Und ich glaube, das wird das auch eine richtige Story bekommen. Ja, das, mit Gott, so Zeitreisen und so weiter. Ja, es gibt halt nur zwei Möglichkeiten. Entweder das wird das beste Digimon-Spiel aller Zeiten oder es wird Schrott. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Das beste aller Zeiten. Für mich gibt es nur die Option. Ich liebe die Digimon-Spiele und holy, sehen die geil aus. Ich freue mich schon wieder auf Digitationen und auf die ganzen Stats und auf meinen Park oder Insel oder was auch immer. Ich glaube, diesmal war es sogar eine Welt. So eine Welt, auf der du die Digimon züchtest. Ja, und das und kommt auch direkt am... Holy, die Gun sah ja geil aus. Oh ja, am 3. Oktober kommt es raus. Mein Gott, das war der Broke-Tober dieses Jahr. Ich sehe schon kommen. es ist wirklich schlimm. Danach, also ich freue mich tierisch auf das Game. Danach hat man mich, glaube ich, durch die komplette Welt schreien hören und kreischen hören. Dich? Voller Fangekreische. Also, und dich auch gleichzeitig. Mich wundert es, dass hier nicht Erdbebenstufe Warnung Maximum ausgegeben wurde, als das Ding... als dieser Trailer kam. Erst kam so Square Enix, ich so, oh. Dann kam Creative Studio, ich so, oh. Und dann kam die Musik, so, Also meine Reaktion war tatsächlich erst anders. Ich habe Square Enix gesehen und dachte mir, oh Gott, nein. Dann ging es weiter, oh, es könnte interessant werden. Dann und siehst dann du die kam's. Ersten Bilder. Oh. Also heiliger Gral aller Indiana Jones, Gesicht wegschmelz Potenzial. Wir reden hier von Final Fantasy Tactics The Avalanche Chronicles. Das ist der erste Teil geremaked. Sie haben es damals für die PlayStation 1 gab. Es ist ein so geniales taktisches Rollenspiel. Es ist so gut. Und ich finde es schön, dass wir das endlich nochmal kriegen. Vor allem, wir kriegen jetzt komplett gevoiced. In Japanisch sowie englischer Sprachausgabe, was ich sehr, sehr geil finde. Ein paar extra Szenen sind dabei. Ein paar extra Easter Eggs sind dabei. Du kannst Cloud freischalten, was ich ziemlich funny finde, ehrlich gesagt. Konntest du das nicht vorher auch schon? Ja, konntest du auch. Aber ich weiß nicht, ich habe keinen Bock mehr auf Cloud. Das ist so ein Charakter... Nee, brauchst du ja nicht zu nutzen. Aber ich finde es lustig, dass du ihn freischalten kannst. Ja, dass du die Fanboys alle reinkriegst. Und das... Ja, da gab es so einen gewissen Tetsuya Nomura, der uns ziemlich den Bock auf Cloud weggenommen hat. Und der möchte seine Fanboys einfach auch mal dazu bringen, ein Taktikspiel zu spielen. Und ich bin gespannt, wie oft wir dann lesen werden, wie kackschwer dieses Spiel doch ist. Oh, es gibt Schwierigkeitsgrade diesmal. Du kannst zwischen leicht, mittel und schwer wählen diesmal. Das heißt, du spielst es auf schwer, ich spiele es auf leicht. Passt. Also, du meinst, man kann es auf Story, leicht oder Tactics Ogre spielen? Genau. Ja, genau, richtig. Also, ich freue mich mega drauf. Vorbestellt habe ich schon. Es kommt am 30.09. Ich kann es kaum erwarten. Ich habe es tatsächlich noch nicht vorbestellt, muss ich sagen. Ich hatte ja immer so die Hoffnung, dass ich mir die Deluxe Edition irgendwo noch ergattern könnte. Ja, aber da ist halt kein Game dabei, ja, was ich richtig. Scheiße finde. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwo was mit Game. Deswegen habe ich es mir noch nicht vorbestellt. Ich habe mir die normale Version vorbestellt, wie so fuck it. Dann kam ein Game, das ist Streamerbait pur. Baby Steps, wo ich sage, das ist das unlustigste Game, was ich je gesehen habe. Ja, Octodad nur mit zwei Beinen. Ja. Das war kein Scherz. Ich dachte, das war nur so ein Scherz-Game, weil es mich stark an Octodad am schlimmsten war, wie es von den Moderatoren angekündigt wurde. Ja, oh, das ist das lustigste Game, da musste ich fast kotzen, weil das so witzig war. Und die haben so, that's not funny, that's stupid. It's very stupid. Also für mich ist es nix. Es gibt eine Demo, die man spielen kann. Ich glaube, die geht 10 oder 15 Minuten. Lustig halt mit der Steuerung auseinandersetzen. Du machst halt, ich glaube, ein Trigger ist ein Fuß nach vorne und bewegst dich mit dem anderen Trigger nach vorne. Irgendwie sowas. Ich finde es fürchterlich. Das ist ein Streamer-Bait-Game. Das spielen Streamer, um Views zu generieren und das war's. Dass man ihnen dabei zuguckt, wie dämlich sie sich anstellen und sie kriegen Klicks dafür. Ja, genau, richtig. Es ist halt wirklich... Null überzeugt. Ich fand es einfach nur ein Witz. Ja. Als nächstes kam so ein relativ witziges, aussehendes Jump-and-Run-mäßiges Origami-Game. Sah ganz nett aus. Das ist so ein netter Jumper. Ich weiß nicht, ob er das jetzt unbedingt haben möchte oder unbedingt braucht. Das hieß Hirogami. Kommt auch im September. Wenn unser Pile of Shame nicht, keine Ahnung, bis es so höher wäre als der Turm zu Babel, könnte man sich's überlegen. Ja. Dann natürlich nicht zu vergessen, das wichtigste Game der kompletten Konferenz, und zwar Everybody's Golf mit Pac-Man. Who cares? Also den Move fand ich cool. Aber den Move fand ich cool. Ninja Gaiden Ragebound sah geil aus. Wunderschön animiert in Pixel-Grafik. Ninja Gaiden ist halt nun mal Ninja Gaiden. Das ist schwer wie es ist aber trotzdem lächerlich, wie geil das aussah. Ja, das stimmt. Richtig schönes Pixel-Art, hat mir auch sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Da habe ich auch, da hatte ich sogar auch irgendwie Lust dazu, das Spiel zu spielen. Dann gab es Karen, Kletter-Survival-Game. Hurra! Noch eins. Nett. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt, aber okay. Dann gab es die Ankündigung der Mortal Kombat Collection. Ich war noch nie ein Fan von Mortal Kombat. Würde ich mal abwarten, wie unzensiert das ist. Ist sie, komplett. Die ist komplett unzensiert mit Bonusmaterial und so weiter. Ich möchte es mal abwarten, bis ich irgendwo, und da werde ich tatsächlich mit Streamer erstmal angucken, ob es so unzensiert ist, wie ich es möchte. Wie ich Mortal Kombat kenne von früher. Aus den 90ern. Wenn nicht, dann könnt ihr euch die Collectors irgendwo sonst wohin schieben. Dann höre ich die innere Stimme meines Vaters in mir, die irgendwie aufkommt, ja, so früher, da fehlt ja was. Früher wäre das viel anständiger gewesen. Du weißt was, ich habe es jetzt etwas zensiert. Ja. Da machen sie einen eigenen Fighting Stick, why not? Da gab es einen Trailer zu dem Game, was ich erst neulich festgestellt habe. Das habe ich immer noch vorbestellt und ich kann es kaum erwarten, dass es rauskommt. Metal Gear Solid Delta. Es sieht so gut aus. Mein Gott. Ah, da habe ich so... ist auch rausgekommen, du kannst diese alten, die furchtbare Kameraperspektive wählen oder die gute Kameraperspektive. Und du... der Multiplayer kommt zurück. Was ich sehr geil fand. In Teil 3 gab es einen extra Multiplayer, wo du so Spionen gegen andere Leute gespielt hast. Aber das war ziemlich cool. Und der App-Escape-Modus ist dabei. Richtig. Für Jürgen und mich, absolutes Highlight. Absolutes Markus Must ist kein Fan von Metal Gear. Ja, Markus ist kein Fan von Metal Gear. Ich werde es genauso wegignorieren wie alle anderen vorher auch. Ja, ich bin leider kein Fan, sorry. War das noch in Metal Gear Solid oder war das schon wieder eigens? Ne, das war in Metal Gear Solid, der Affe von App Escape. Ja, das ist so ein Escape-Modus. Das ist damals auch in Teil 3 schon drin gewesen. In Subsistence war der mit dabei, ja. Richtig, dass du die Affen hast jagen können und so weiter. Das fand ich ulkig, aber einfach nur, weil ich Ape Escape früher gern gespielt habe. du hast die da einfach eingesammelt, soweit ich noch weiß. Dann gab aber es auch mit den gleichen Gadgets tatsächlich, mehr oder weniger. Ja, richtig. Dann kam Koei Tecmo um die Ecke, wo ich dachte, Nioh 3, und ich hatte recht. Es ist Nioh 3. Nioh ist ein Souls-like. Nioh ist ein kompliziertes Souls-like in meinen Augen. Weil die Mechaniken sind einfach nicht nur Big Schwert, mach Bonk, sondern du hast irgendwie 1000 Sachen drin, die du irgendwie beachten musst. Dann hast du Stances, dann hast du gleichzeitig auch Dinge, die du sammeln kannst. Das ist auch ein halbes Jahr. Aber auch irgendwie Loot mit Diablo und so weiter. Ich habe nur den ersten Teil angespielt gehabt. Mir hat er keinen Spaß gemacht. Den zweiten Teil habe ich auch, weil es den irgendwann beim PS Plus gab. Aber ich habe ihn nie ausprobiert. Ich habe einfach nur gehört, die Spiele sind unfair schwer. In vielerlei Hinsicht. Ich weiß nicht, hast du welche gespielt davon, Jürgen? Nee, ich habe den ersten Teil ein bisschen gespielt auch. Unfair kann ich schwer sagen, weil ich habe ihn tatsächlich gar nicht so weit gespielt. Aber ich habe von einem Kumpel gehört, dass die absolut unfair sind. Habe ich auch öfter gehört. Ich weiß halt nur, dass es halt sehr viel schneller ist. Ja. Das ist etwas, was einen irritieren kann, wenn man die ganze Zeit normale Souls-like spielt, dass Nioh wirklich sehr, sehr schnell ist. Das stimmt allerdings, ja. Also, ja, für mich ist nichts. Gibt eine Demo, man kann es ausprobieren, wenn man eine Playstation hat. Ich bin bald 40, ich bin zu langsam für sowas. Ja, ich auch. Dann kam ein Trailer, wo ich erst extrem excited war, als ich gelesen habe, und dann habe ich gelesen, PlayStation VR 2 ist Shit. Weil ich habe es instant erkannt, das ist ein neues Thief. Ich habe es instant erkannt, das ist ein neues Thief. Ich so, geil, neues Thief, fuck VR. du merkst, mir ging es ähnlich, nachdem du erwähnt hast, fuck, dann habe ich gesehen, dass es VR war. Ja. So, ja, Geralt ist wieder am Leben, weil durch sein Auge, seine Seele durch. Könnte interessant werden. Das Problem ist halt VR. Vielleicht kriegen wir irgendwann einen Anti-VR-Patch. Wir werden sehen. Ich finde es halt schade, dass du so eine IP wieder belebst und das dann in VR. Das ist so. Das ist furchtbar. Absolut. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Möchte man kein Geld damit verdienen? Ja. Dann haben wir ein Game, bekommen, wo ich gesagt habe, das ist das uninteressanteste Spiel der kompletten Reihe, des kompletten Dingens. Ein Multiplayer-Singleplayer-Game, wo du von anderen Leuten Echos siehst, die sie gemacht haben. Eine Multiplayer-Story? Und ich so, was ist das für ein Scheiß? Tides of Tomorrow. Das Witzige war, als die Tales of Bohrinsel? Oder zumindest ja, genau. Aus wie eine Bohrinsel. Ja, wo ich gesagt habe, keiner dieser, das, was wir sehen, ist ein AI-generierter Trailer, so wie das aussah. Weil du hast nichts gesehen, gar nichts. Das ist auch wieder so ein typisches Ding, wo es auf dem Papier ganz interessant klingt, aber umgesetzt einfach nur dämlich ist. Absolut, ja. Wir bekommen neue Level in Astrobot, yay. Neue Charaktere in Astrobot, immer gut. Immer schön zu sehen. Richtig, den Controller kann man sich nochmal nachbestellen, nice. Why not? Der ist bestimmt schon ausverkauft. Dann gab es aber auch dasselbe nochmal. Nee, das ist bestimmt schon weg. Dann gab es irgendwie dasselbe nochmal, Fragezeichen, mit Sea of Remnants. Das ist ein rundenbasiertes Kampfsystem, free to play, und ab da war ich raus. Ich so, hä? Mit einem komischen Stil. Alle haben gesagt, ist das ein Monkey Island? Ich so, das ist kein Monkey Island, beleidigt Monkey Island nicht. Und was soll das mit Monkey Island gemein haben? Für mich sah das aus wie Sea of Thieves at Home. Und auch so wieder so nach dem Motto, das, was du hier siehst, ist nicht das Game, was du haben wirst. Wir haben auch nichts drüber gesehen, einfach nur, das ist die Ankündigung, wir machen das Game. Ja, hier fahren. Ich fand's immer schade, weil bei manchen würde ich vermuten, wie du es gesagt hast, da hat man halt in irgendeinen AI-Generator eingegeben, das Konzept vom Spiel und erstell mir einen Trailer. Ja, bei dem war das nicht so, bei dem hast du echt ein paar Spielchen gesehen, aber es war halt so, es sieht für mich nach zu viel auf einmal aus, um es genau zu wissen, was es genau ist. Deswegen kann ich nichts dazu sagen. Danach gab es Sword of the Sea, sieht aus von den Journey-Machern, ist es glaube ich sogar auch. Mhm. Hat mich jetzt persönlich nicht weggefetzt. Ich bin kein Fan von Journey, ich mag dieses Game einfach nicht, ich finde das langweilig. So sah es auch aus, nicht, also ich... Mies. Ja, ja, es ist halt so nett, durch die Gegend zu surfen. Das ist so, das lasse ich mir hin und gut laufen, wenn es mein Lieblingsstreamer streamt und fertig. Wenn ich also mal nicht schlafen zumindest. Kann, dann gucke ich jemandem dabei zu. Schaut's bei dir aus, Jürgen, hast du jetzt, die Journey-Games gespielt oder das ist Journey damals? Ich wollte Journey immer spielen, hab's aber irgendwie nie in die Finger gekriegt. Ich mag diese Spiele, die einfach nur so eine Erfahrung sein möchten. Aber ob das Spiel jetzt genau diese Herausforderung oder diese Anforderung vielmehr erfüllt, muss man halt testen. Weil für mich sah es optisch ganz nett aus, aber es ist halt so abwarten einfach. Das ist jetzt aber nichts, was weit oben auf meiner Liste steht. Okay. Dann gab es das übliche, hey, wir packen Games in unseren Service-Stuff. FBC kam rein, dieses Control-Shooter-Ding, was ich ehrlich gesagt unnötig finde. Warum zur Hölle sollte man das tun? Dann kam es gibt jetzt übrigens Deus Ex in der Classic-Version für die PS5, habe ich mir direkt gekauft. because why not? Ich liebe Deus Ex, ich kann nichts dafür. Und habe direkt nochmal durch das Spiel gespielt. Es ist besser geworden, als ich dachte, weil die eigentliche PS2-Version ist absolut grauenhaft. Aber keine Angst, Freunde, wir können jetzt Myst und Myst 2 auf der PlayStation spielen. Nein, danke. Da verzichte ich. Dann kam eine der Ankündigungen, wo ich wirklich gejubelt habe, weil ich auch wieder sofort wusste, um was es ging. IOI Interactive, die Leute, die fantastischen Hitman-Games gemacht haben, seit 25 Jahren machen die Hitman-Games, machen ein James-Bond-Game. Und Alter, hab ich Bock. Hab ich Bock. Sieht das gut aus. Das Spiel sieht fantastisch aus. Ich kann mich nur noch nicht 100% mit dem Gesicht von James Bond anfreunden, aber sonst... Es sieht aus wie so eine Mischung aus Tom Holland und Tom Cruise. So die zwei Toms ineinander gemixt irgendwie. Wie gesagt, das ist jetzt für mich absolut kein Grund, das Spiel nicht zu spielen, weil Blödsinn. Weil an sich, es ist von IOI Interactive, da kann nichts schief gehen. Ich bin Tag 1 da. Auf jeden Fall. Das spielt noch vor der Zeit, bevor er seinen Null-Status gekriegt hat, sondern noch, wo er noch bei der Navy war. Und sozusagen, es soll, wenn das Ding erfolgreich wird, du merkst, die ziehen darauf aus, dass es ein Franchise wird. Habe ich nichts dagegen? Habe ich Bock? Nehme ich. Give it to me. Now. War ich nicht so tatsächlich abgeholt, liegt aber daran, muss ich jetzt fairerweise sagen, es sah optisch genial aus. Es es kann ein richtig gutes Spiel werden. Ich bin aber noch nie warm geworden mit James Bond Spielen. Ich will ihm eine Chance geben. Vielleicht ist das der Neustart, den ich brauche, um in diese James Bond Spiele zu kommen. Weil ich liebe ich James halt Bond. Ich mag dieses Agentending. Aber diese alten Dinger, die waren mir, und das sag ich, der sehr selten Stealth Games spielt, die waren mir zu Action geladen. Ja, das die alten zu wenig Games Agenten-Ding. Waren noch nicht sonderlich. Deswegen ist ja das Geile daran, weil das ist von den Leuten, die Hitman gemacht haben. Du kennst die neuen Hitman Games. Ja. Die sind halt wirklich komplett auf Stealth. Und wenn es so wird, dass du zwar im Zweifelsfall, wenn du die Geduld verlierst, wie es mir in Hitman manchmal geht, dich durchprügeln kannst und dann kriegst du eine echt schlechte Bewertung, dann okay, gut, ich gebe ihm eine Chance. Dann kannst du sogar mich endlich mal abholen und in diese James-Bond-Games. Aber ich bin vorsichtig. Also ich werde es mir nicht ab Tag 1 holen. Auch hier werde ich mir erst was angucken und schauen, ist es für mich neu genug, als dass ich ihm eine Chance gebe. Dann streame ich es dir vor, kein Problem. Gerne. Dann gab's Ghost of Yote ist da, es kommt, yay. 20 Sekunden Ghost of Yote, ja, übrigens, das Spiel kommt bald und das war's auch schon wieder, das Spiel tschüss. Kommt bald raus und ich habe auch schon in manchen Bewertungen gesehen, we can see her buttocks when she goes in the fountains. Ja, yep. I'm okay with this, that's fine. Und dann kam der uninteressanteste Teil des kompletten State of Play. Ein neues Marvel Fighting Game. Diesmal nicht Marvel vs. Capcom, sondern von Arc System Works, die an den Grand Blue Games gearbeitet haben. Und Dragon Ball FighterZ gemacht haben. Ja, ja, ist für mich absolut uninteressant, das Game. Es gibt einen Streamer, den kennt der Jürgen auch, Maximilian Dude. Der ist extrem in dieser Fighting Game-Saga drin, den habe ich bis zu mir brüllen gehört. Ja, der hat sofort abgespritzt, als er es gesehen hat, ja. Ja. Als er nur Arc System Works gelesen hat. Ja, er ist in Crash Bandicoot verwandelt worden. Das war sehr interessant. Das Problem an dem Spiel war ja nicht, dass das Spiel angekündigt wurde, sondern dass es A, als letztes gezeigt wurde und B, dass das Segment viel zu lange gedauert hat. Ja. Weil dann war der Trailer durch und dann spulen sie nochmal zurück. Nur um halt so ein Behind the Scenes, ach, wir sind übrigens die Geilsten, weil wir die Geilsten sind, weil wir die Geilsten sind und weil wir die Geilsten sind. Richtig. Nicht zu vergessen, wir sind die Geilsten. Ja, haben sie einfach gegenseitig kurz einen runtergeholt und dann war es dann vorbei. Richtig. Was sagst du zu dem Game? Hat mich tatsächlich null abgeholt. Fighting Games, ich habe meine 2-3, von denen ich ab und zu einen Ableger kaufe und das ist Street Fighter, Mortal Kombat und Dead or Alive. Und alles andere an Fighting Games ist dasselbe, nur halt mit anderen Charakteren. Verständlich. Ja, für mich ist es halt, wie gesagt, es ist nett, dass es existiert. Ich brauch's nicht. Danke. Es ist Fighting Games. Ich mag einfach keine Fighting Games. Bin ich kein Fan von. Alles in allem, ich fand die State of Play richtig gut. Da war sehr viel interessanter Stuff dabei. Hat mir mega gefallen. Vor allem sehr abwechslungsreich gewesen. Oh ja. Und vor allem, du hattest nicht so besonders viel Gelaber dazwischen, das ist immer das Schöne. Aber das gibt ja, das ist sowas, was du bei der Nintendo Direct und der State of Play echt sagen musst. Es ist so, hallo, wir sind die und die und das ist unser Spiel und weiter geht's. Sehr angenehm. Genau. Richtig. Das ist immer das Schöne. Dann kommen wir zum eigentlichen Event, der Summer Games Fest oder der Jeff Keighley Show oder auch KeighleyCon oder Jeff Cheller. Natürlich sitzt der Bier mal dran er ist ein Videospiel-Game-Fan, er spielt doch selber Games, und wenn er nicht so aussieht, mit seinen goldenen Sneakern. Aber das ist ja nun mal. Sehr schön fand ich die New Top-Selling Steam Games. Repo auf Platz 1. Ist halt ein Streamer-Band-Game. Monster Hunter Wilds. Schedule One. Ist so ein abgedrehtes, du kannst deine eigenen Drogen produzieren und Leute verkaufen. Problem mit dem Remastered, Kingdom Come Deliverance 2, was ich noch unbedingt spielen muss. So spannend finde ich, muss ich hier nur mal kurz erwähnen, spannend finde ich immer noch, wie sich alle wundern, dass Monster Hunter ja immer noch so erfolgreich und so eine große Community selbst jetzt noch hat. Das ja, für mich ist Wilds eine absolute Enttäuschung gewesen, aber dazu kommen wir Ende des Jahres dazu. Ich hab aufgehört, Wilds zu spielen. Ich hab kein Interesse mehr. Mein Interesse erst mal das nächste Title-Update abwarten. Das kommt Ende des Monats. Auch das, da habe ich keine Lust zu. Split Fiction ist drauf, könnte nett sein. Ich bin kein Fan von Split Fiction. InSoy ist dieses Sims-Ableger drin mit AI-Dreck. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, aber da habe ich bisher so Gemischtes gehört, aber ich bin auch so ein Sims-Fan. Ja, das stimmt. Ich kann mich noch nicht davon überzeugen, es zu kaufen. Ja, ich bin kein Supporter von AI, deswegen, und da ist sehr viel mit AI gemacht, deswegen bin ich da raus. Gut, finde ich jetzt nicht schlimm, wenn man es publik macht und jetzt nicht unbedingt sagt, hey, ich wollte mir nur die Kohle für einen vernünftigen Synchronsprecher sparen. Ja, das ist auch sowas, was ich absolut nicht leiden kann. Wenn es von vornherein als so ein Projekt ausgeschrieben ist, finde ich es in Ordnung. Aber wenn ich nur irgendwelche Sachen, wo mir scheinbar zu viel kosten, da bin ich jetzt auch kein Fan davon. Dann das neue Civ. Da warte ich immer noch, bis es fertig gepatcht ist und danach spiele ich es erst. So wie jedes Civ. Und ja. Elden Ring Nightreign. Ja, es ist halt Elden Ring Fortnite. I don't care. Jeff allgemein, das erste, was sie angekündigt haben, war für mich eine Überraschung, wo ich sage so, Mortal Shell 2? Ha. Der erste war... Das erste mit diesem Typ und der Frau? Ja. Nee, das erste, was da kam, war so ein Dude, der da reinkam und erstmal alles niedergeschnetzelt hat mit guter Musik. Okay, echt? Ich kann mich noch so erinnern, also was ich als erstes im Kopf behalten habe, aber das mag sein, dass ich da einfach ein paar Sachen übersprungen habe, war eben dieser Typ, der sich in so einer Psychiatrie oder in so einem Psychiatergespräch befindet. Und nee, dann ist irgendwie auf einmal das aus. Das ist das Erste, was mir im Kopf anderes geblieben ist. Ja, aber das war am Anfang, hast du Mortal Shell gesehen? Das ist Mortal Shell 2? Der erste war so meh. Das war so ein nettes, okayes Souls-like, was du ziemlich schnell brechen konntest. Okayes Souls-like trifft es ganz gut, ja. Ja, es war so ein okayes Souls-like. Die kriegen den zweiten Teil. Interessant. Why not? Dann kam sein bester Freund um die Ecke, der nicht weiß, dass er sein bester Freund ist, Hideo Kojima. Das war die Szene, die sie gezeigt haben, die uns eine Szene gezeigt hat mit höllisch beeindruckender Grafik, mit zwei Figuren, die sich gegenüber sitzen. Ja, diese Fox Engine ist nicht von dieser Welt. Ja, das ist genau das, was mir im Kopf als erstes hängen geblieben ist. Was ich auch mir aufgeschrieben habe. Abartig guter Szenengrafik. Und ich so, yay, es ist eine Zwischensequenz aus Death Stranding 2, wovon ich komplett die Finger lassen werde, weil ich Death Stranding 1 absolute Scheiße fand. Das war für mich einer der oberhyptesten Shit-Games, die ich je gespielt habe. Deswegen bin ich da raus. Nett. So. Ich finde es halt einfach nur krass, wie Hideo Kojima es immer wieder schafft, so an die Grenze zu gehen, was Grafik in dem Moment angeht. 100% absolut. Weil wir haben ja eben über Metal Gear Solid 3 gesprochen, dass das für die PS2 rauskam. Niemand konnte glauben, wie das aussieht. Ja. Deswegen, also auch Death Stranding 1 sieht immer noch gut aus, sieht fantastisch aus, mega geil. Bei mir ist es einfach nur so, ja, ich halte mich davon fern, weil Teil 1 fand ich einfach nicht gut. Kann ich auch verstehen. Ich bin nur beeindruckt davon, wie diese Fox Engine einfach alles wegbumst. Die einzigen, die da mithalten können, sind halt Rockstar. Aber es sind auch die einzigen. Richtig, das stimmt. Das stimmt. Markus, wie schaut's bei dir aus? Hast du Interesse an Death Stranding? Ich habe den ersten nicht gespielt. Der zweite... Also wenn das die zwei waren, das hat mir Bock gemacht. Und ja, stimmt, danach haben sie Death Stranding 2 eingeblendet. Und dann war ich wieder raus. Ja. Ich habe es hier tatsächlich als zwei gesonderte notiert. Weil ich habe gesagt, oh, dieses Psychiater-Pärchen, voll geil, würde ich gern spielen. Death Stranding 2, kein Bock. Ja, mit die Psychiaterin, auf keinen Fall Solid Snake. Ja, und auf keinen Fall der italienische Solid Snake. Solid Snake. That's a solid snake. Jesus. Furchtbar. Dann gab es einen Trailer zu Chronicles Medieval. Das sah für mich aus wie Medieval Total War, nur anders irgendwie. Es ist anscheinend so ein Strategie-Medieval-Game, aber gleichzeitig mit Kämpfen. Da ich so, ja, Medieval Total War. Nice. Was auch so dachte, so, ne? Also ist euch da nicht auch bei diesen Schlachten, durch die du durchreitest, so der Speichel im Mund zusammengelaufen? Ich dachte mir erst so, machen wir gerade ein neues Kingdom Come? Was ist da los? Ein Strategiespiel, alles klar. Du wirst lachen, ich dachte auch. Och, nicht schon wieder so ein Kingdom Comes Kram, da wo ich wieder an den Bugs festsitze und kein... Oh nein! Armeen! dann gab es... Gekriegt. Ja, so ein bisschen irgendwie. Dann gibt es, hey, wir haben Mario Kart at Home. Wo ich mir das so gedacht habe, ach, Mario Kart, so Sonic Racer interessiert oder Sega Racing interessiert doch keinen. Ichiban! Goddammit, ich glaube, ich spiel's doch. Und Joker nicht vergessen von Persona 5. Und, weil wir, schmeißen, den, wir schmeißen Joker in jedes Spiel, in das er nicht reinpasst. Ja, ja, und ja, Hatsune Miku, nehmen so, okay. Das hatte für mich so die Vibes in dem Moment, Nintendo macht verdammt viel Geld mit seinen Mario-Spielen. Das schaffen wir doch bestimmt auch. In schlechter, es gibt mehrere unbekannteren Sonic Racer. Es gibt mehrere Sonic Racer. Ich weiß, es gibt, aber die waren nie erfolgreich. Die waren nie erfolgreich. Ne, die sind unglaublich beliebt, deswegen gibt es die Reihe noch. Das ist der einzige Grund. Ja. Ich habe von denen nie gehört. Für mich ist es immer so ein Konkurrenzding zu Mario Kart gewesen, das jedes Mal irgendwo in der Versenkung wieder verschwindet. Ja, in der Versenkung verschwindet gefeiert, nicht unbedingt. Das ist halt einfach nur, weil Mario Kart über allen schwebt, vergisst man es nur gerne. Ja. Dann ist wahrscheinlich genau das bei mir auch passiert. Ich vergesse es jedes Mal. Die Spiele sind immer im Hintergrund da und die sind stellenweise sogar besser als Mario Kart, aber es interessiert keinen, weil es Mario Kart gibt. Jetzt muss ich sagen, jetzt wo ihr es sagt, erinnere ich mich dran, ich denke mir jedes Mal, wenn so ein Sonic Racer vorgestellt wird, ach, ihr versucht es schon wieder an Mario Kart ranzukommen und irgendwie werdet ihr nicht groß. Aber versucht es immer wieder. Also so ist es bei mir im Kopf, weil ich einfach so ein Mario Kart Bob bin. Ja, mich auch. Aber dann das hat mich, muss ich sagen, mich hat's interessiert. Ich werde es tatsächlich ausprobieren, habe ich mir vorgenommen. Ich bin gespannt, was er noch für Charaktere... Die haben auch gesagt, die bringen noch mehrere Charaktere rein, nicht nur die drei, da kommt noch einiges. Machen die da jetzt das Smash Brothers draus? Ja, war da nicht sogar das, wo dann noch jemand auf die Bühne kam und gesagt hat, hey, guckt jetzt mal in den Ring? Oder war das... Ja, stimmt, ja. Und dann kam noch Steve aus Minecraft. Richtig. Ich meine natürlich Jack Black aus dem Minecraft-Film. Aber ja, den haben wir ich möchte euch mal raten lassen, welcher Charakter hat mich überzeugt, dieses Spiel ausprobieren zu wollen. Auf Ichiban. Keinen Fall Ichiban. Hatsune Miku. Ehrlich? Ja. Die sah so gut aus. Why not? Dann gab es den ersten Trailer zu Code Vein 2, wo ich aufgeschrien habe, so, nee, der erste war scheiße. Ach ja, oh Gott. Man merkt gerade, dass ich zu viel Clair Obscur spiele, weil ich habe die Portale gesehen und habe gesagt, nee, für ein neues Clair Obscur ist es zu früh. Und dann, oh, ja stimmt, das gab's ja auch noch. Es gab so, ja, es ist so Teil 2, wo nicht so Open World, hätte es nicht das aus. Nee, weil der erste war absolut abysmal schlechter, aber naja gut, okay, was soll man machen? Meine Sache, ich fand den ersten Teil immer furchtbar. Der zweite spielt ein bisschen mehr so mit, anstatt mit Blut ist es jetzt Wachs aus irgendwie geworden. Dann hat man so ein obendrauf Horror-Game, was so cool aussah. Im Prinzip von den Little Nightmare-Machern, das sah mega geil aus, fand ich. Das ist so ein komisches Munchka und hast bis zu von so einer schräg obendrauf sich das so irgendwie Viecher geschossen, die sich geteilt haben. Das sah mega, mega creepy. Ja, yeah, einfach nur End of the Abyss oder End of Abyss. Mega creepy, das sah voll geil aus. Das sah geil aus, hör mir auf, du. Ja. Dann ganz kurz zur Challenge. Troy Baker ist jetzt Maus IP for Hire. Yay. Die Mickey Mouse Lizenz ist endlich abgelaufen, das heißt, wir können einen Shooter dazu bauen. Cares. Nicht so ungut, aber je öfter ich den Shooter sehe, desto geiler sieht er aus. Er sieht schon funny aus, das stimmt, ja. Sorry, aber bin ich der Einzige von uns drei, der richtig Bock hatte? Ich habe auch Bock, weil ich ja gar nicht so der Shooter-Spieler bin. Ich finde, dass das total, wie gesagt, das sieht von Trailer zu Trailer, sieht das immer interessanter und besser aus. Was ist mir in Erinnerung geblieben? Ich kann einen auf Popeye machen. Ja. Also, sorry, die hatten mich. Mit diesem Popeye-Move, die hatten mich. Ich wollte schon immer Spinatspachtel und Muckis kriegen. Es ist einfach Cuphead der Shooter. Ja. Ja, schon, ja. Dann habe ich ganz kurz aufgehört und gesagt, oh, wir kriegen ein neues Setting. Ah, shit, Game of Thrones. Fuck. Also, das Franchise, was ja unbedingt jeder geliebt hat bis zum bitteren Ende. Wobei ich sagen muss, der Trailer hat mehr und bessere Twists gehabt als das Ende der Serie, was ich sehr funny fand. Also, den das Trailer wieder, fand ich okay, muss ich sagen. Das war wieder so ein Was-wäre-wenn-Ding. Nur diesmal ist es dann als Strategiecamp, das war damals wie dieses Herr der Ringe Strategiespiel. Hieß es War of the Ring oder wieso? Ich weiß es nicht mehr. War of Middle-Earth, irgendwie sowas, wo du halt auch die Zeit beeinflussen konntest und was genau das passiert. Das hier heißt halt jetzt War of Westeros. Was soll das, ein Strategiespiel sein? Ja, das wird ein Strategiespiel. Also ich dachte tatsächlich aus dem Trailer, dass das ein Action-RPG werden soll. Nope, Real-Time-Strategie-Game. Also, yay. Dann, auf einmal ist es viel besser geworden, der Trailer. Das hatte nichts mit Strategie zu tun. Wenn das natürlich alles Armeen sind, die ich steuern kann und nicht ein Typ, mit dem ich mich durch Armeen durchschnetzeln muss. Wir sind ja nicht bei Dynasty Warriors. Okay, dann bin ich raus. Und dann Dynasty kam Warriors so, bin ich raus. Und dann kam so, Mundfisch hat mit Atomic Heart scheiß wie Geld gemacht, also machen sie Atomic Heart 2, aber so, war so vorhersehbar. Bitte nicht. Braucht niemand braucht diesen sprechenden Kühlschrank. Und danach haben sie direkt noch was angekündigt, so ein MMO, wo du auf einem großen Würfel durch die Gegend rennst, der sich immer wieder verändert. Und auch da war ich so, I don't care. Wer hat danach gefragt? Niemand. The Cube. Also in Atomic Universe. Der Cube ist aber was I don't anderes. Care. Nee, das ist es. The Cube in Atomic Universe. Das ist dieses MMO, was du auf so einem Würfel spielst. Ja, aber der Cube, der ist ein bisschen Horror-like. Ja, The Cube ist der alte gute Horrorfilm, richtig. Dennoch, aber das nur ist der so, erste. Why? Nur der erste, ja. Und auch nur das Original, nicht das Remake. Ja, ja. Dann gab es Cosmic Invasion, ein Fighting Game mit. Von den Leuten, ist das von den Leuten, die das wie heißt das, dieses Ding gemacht haben, dieses Shredder's Revenge? Dieser Fighter mit den Marvel-Charakteren? Könnte sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sieht ganz nett aus, ich brauch's nicht. Das ist halt so ein, wie heißen diese Fighter, die du immer gern spielst? Wie Streets of Rage. Einfach Beat'em Ups. Ja, genau, richtig. Einfach Beat'em Ups, richtig, genau. Dann gab es einen Trailer zu Onimusha 5, wo ich absolut nicht überzeugt bin, ehrlich gesagt. Es sieht süß, es sieht super aus, aber Onimusha ist kein Souls-like. Das ist schon alles, was es hat. Ja, es sieht gut aus, aber Onimusha ist in meinen Augen kein Souls-like und es ist ein Open-World-Souls-like. Wurde schon bestätigt. Also, Mist. Why? Dann gab es das Spiel, das mein eins meiner Highlights, das Muppet Kampfgame. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Ich habe erst gedacht, das wäre irgendwie so ein Zwischentrailer für irgendwas, aber nein, das ist wirklich ein Game. Das ist ein Gameplay, was sie da gezeigt haben. Ich hatte nicht damit gerechnet. Das ist Muppet Punch Out? Nehme ich. What the fuck? Es war richtig nice, muss ich sagen. Das sah so dämlich aus. Herrlich. Das ist so dämlich, das muss man spielen. Ja. Aber nur Muppet Punch-Out, diese, ja, ich bin da auf jeden Fall, das sieht richtig geil aus. Erst habe ich einfach gedacht, ja gut, das ist irgendeine Transition zu irgendwas anderem. Aber nein, das ist echt ein Game. Ja. Felt Dead hieß es. Das sah sehr, sehr geil aus. Richtig Bock gehabt. Apropos dämlich und richtig Bock gehabt. Das ist, was danach kommt, hat bei mir ähnliche Vibes ausgelöst. Das ehrlich? Killer hat das? Das Killer Inn, ja. Bei mir gar nicht. Bei mir so, das, Killer Inn. Bei mir war so, dieses Konzept gibt es seit Ewigkeiten und es reizt mich bis heute. Das ist Among Us. Das ist Among Us. Ich weiß, dass es Among Us ist. Ich hoffe aber immer noch, aber dass es auch mal ein Solo-Player-Ding gibt mit KI, aber wahrscheinlich nicht. Nee, das ist alles mit anderen. Du kennst mich, ich würde solche Dinge gern spielen, aber halt ohne diese ganzen anderen Menschen. Ja, ohne die anderen Menschen. Wenn ich das mit anderen Menschen spiele, ich bin halt ein sehr gesprächiger, egal ob ich der Mörder bin oder nicht. Und ich bin immer der Erste, der rausfliegt. Und dann macht's keinen Spaß. Ja, und ich bin kein guter Lügner. Ja, Da macht's keinen Bock, wenn du immer rausgevotet wirst, nur weil du entweder die Wahrheit sagst oder lügst. Ja. Dann haben sie einen Trailer rausgehauen zu Ark Raiders. Ich habe mir so, warum gehen die Leute so dermaßen auf dieses Spiel ab? Was ist das? Dann habe ich nachgegoogelt. Es ist ein Extraction-Shooter. Da war ich raus. Weil braucht kein Mensch. Aber die Leute gehen so auf dieses Game ab, was ich nicht verstehen kann, ehrlich gesagt. Okay. Also der Trailer war ordentlich, muss ich sagen, aber... Ja, aber für mich ist das nichts. Die Leute waren halt mega enttäuscht, weil sie alle gedacht haben, ja, das wird jetzt released. Nö, es kommt im Oktober. Am 30. Oktober. Und da waren die Leute richtig pisst, weil das so spät rauskommt. Weil die irgendeinen Marketing-Gag gemacht haben, der aber nur zu dem Trailer geführt hat. Wo ich so, ja, okay. Gibt's Macht schon. Euch mal locker. Ihr werdet Macht es aushalten, wenn es im Oktober erst rauskommt. Ja, aber im Ernst. Ja. Und ihr werdet es trotzdem suchten, auch wenn ihr euch jetzt aufregt. Ich meine, die haben noch vier das oder fünf Monate lang... Das sind immer die es trotzdem als erstes kaufen. Immer. Ja, ja. Die haben vier oder fünf Monate lang haben sie noch Zeit, das Spiel noch besser zu machen. Also why not? Cool. Danach gab es einen Trailer zu dem Dune-Game, was mich null interessiert, weil ich Dune nicht mag. Ach komm. Ist, ich mag Dune nicht. Absolut. Muss ich aber sagen, hatte ich mir gedacht, dass du da keinen Bock drauf hast. War das nicht dieses Survival-Game? Ja, so ein Dune Awakening. Ja, ist von den Machern notiert, von Conan Exiles. Ich muss noch meine Frau dazu bringen, dass sie Dune genauso liebt wie ich. Ich liebe Dune. Ist bisher auf Steam erhältlich, kommt aber auch irgendwann, ich glaube, in ein, zwei Jahren für Konsole. Für mich ist nichts, gar nichts. Also ich habe nur den ersten Film gesehen, der vor ein paar Jahren rauskam, und den fand ich okay. Also ich habe den ersten Film gesehen. Ich finde Dune fürchterlich. Also... Als es noch keine so geilen Effekte gab, wie jetzt in dem, der vor 2 oder 3 Jahren rauskam. Und hab's abgefeiert. Ich liebe Dune. Ja, es ist nichts für mich. Dann gab's einen sehr weirden Trailer, wo ich sag so, hä? Dark Fantasy? Bisschen Horror? Sieht interessant aus. Was ist das? 3-Player-Koop-Game. Fuck, I'm out. Chrono Odyssey. Das ist ein MMO. Okay, I'm out. Ah, das sah so interessant aus. Also, ja, das ist ein Dingens. Dann gab es die Jeff Keighley muss Rechnungen bezahlen Sparte oder auch Anime Gacha Games. Eins nach dem anderen. Dann gab es Wuthering Waves, dann gab es kam so ein Jumper mit so zwei Knetfiguren, die keine Münder haben. Weird. Netter Stil. Finde ich cool. Handcrafted Co-op Journey Adventure. Und ich so, nett. Warum nicht? Sieht ganz cute aus. Also dieser Knet-Style, der hat mir ganz gut gefallen. Muss ich sagen. Out of Words hieß das Ding. So ein klassisches kann man schon mal machen Ding, ja. Genau, das ist so. Ja. Kann man nicht viel verkehrt machen. Es wird ein bisschen unterhalten. Man kann es nebenbei spielen. Ja. Dann gab es einer meiner Highlights. Mafia, The Old Country. Ich Tag 1, Freunde. Haben hier... Oh. Ich bin ein riesengroßer Mafia-Fan. Wenn es genauso gut wird wie die alten Teile. Oh, sieht halt schon und so gut aus. Und es sah so geil aus. Es hat genau diese Mafia-Atmosphäre vom ersten Moment an versprüht. Ja, es fühlt sich richtig rau an. Ja, ja. Du fühlst so richtig diese altbackenen Mafia-Filme. Wie so ein Martin Scorsese-Film, einfach nur richtig geil. Ja, so richtig den Staub im Mund gehabt, der da von den ganzen Häusern runterstaubt. Ja, das ist richtig eingeatmet. Das war so geil. Ja, das sah so gut aus. Dann so ein cutes Lego-Koop-Game. Hm. Why not? Lego Voyagers. Kann man mal spielen. Für jeden, der Fan dann davon ist, okay, ja, passt. Ich hätte es nicht gebraucht. Ja, ich auch nicht. Ich bin zwar Lego-Fan, aber also, nee, I don't care. Ich brauche wieder so ein richtiges Lego-Spiel, wie sie halt früher mal waren. Ah, du meinst so wie Lego Island zum Beispiel? Ja, richtig, zum Beispiel. So was bräuchte ich mal wieder als Lego. Dann gab es ein weiteres, was ist das? Ein SpongeBob-Fighting-Game? Ein SpongeBob-Prügler? Nicktoons and the Dice of Destiny. So, the fuck is this? Game Mill. Ist so, okay, alles klar. Das sind die Leute, die Walking Dead Destinies gemacht haben. Alles klar, I'm out. Nice. Tschüss. Dann DLC zu Lies of P. Lies of P ist ein fantastisches Souls-like. Jemand, der Souls-like-Spiele mag, kann ich das jedem empfehlen. Das Spiel ist absolut großartig. Das DLC gab es Shadow Drop, kostet 30 €, ist es wert. Hat jetzt mittlerweile auch 3 Schwierigkeitsgrade, leicht, mittel, schwer. Das heißt, man kann sich das Spiel auch mal auch leicht anschauen, wenn man möchte, oder auch normal. Oder doch schwer. Finde ich cool. Price of P Overture. Ich bin ein tierischer Fan von dem Game gewesen. Ich fand es richtig nice. Wie schaut es bei euch aus? Es ist ein Souls-like. Ich bin schon genug mit Elden Ring beschäftigt, wenn ich es immer mal wieder spiele. Und dafür bin ich nicht kontinuierlich genug, als dass ich Skill aufbauen kann. Das ist das große Problem mit mir und Elden Ring. Du hast es, glaube ich, nicht gespielt, Jürgen, oder? Welches jetzt genau? Lies of P. Nee, ich hatte es angefangen, habe den ersten Boss besiegt gehabt und dann war ich irgendwie so, habe ich eine Pause gemacht und seitdem nicht weitergespielt, obwohl die Atmosphäre großartig ist. Ist sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Ich war in dem Hotel, also nach dem ersten Boss. Da war ich. Und da steht er immer noch. Nice. Dann gab es ein weirdes Fractured Blossoms. Das sah strange aus. So, du spielst so ein Anime-Mädchen, was irgendwie in so einem Horror-Game unterwegs ist. Sah ganz nett aus. Why not? Also, ich sofort. Anime, Horror, geilste Mischung ever. Dann gab es wieder die Sektion Jeff Keighley muss Rechnung zahlen. Ich finde diese Themen immer sehr gut und treffend. Ja, so Jeff Keighley muss Rechnung zahlen. So, okay. Ja, die wir Antwort zeigen auf, euch hier wie bezahlen wir diesen Scheiß eigentlich? Wir zeigen euch hier ein Crystal of Atlan, ein Game, was gerade rausgekommen ist, kriegt dann One Punch Man Crossover. Nett, brauche ich nicht. Aber danke, Jeff. Gut zu wissen. Warum existiert das überhaupt, Jeff? Ja, weil ich Rechnung zahlen muss. Ich verstehe. Aber warum nimmst du da nicht neuere Anime-Charaktere? Ja, habe ich nicht auch gefragt. Punchman ist ja schon so ein bisschen... Der ist eigentlich nur noch ein Meme. Richtig. Ja. Dann gab es ein relativ cool aussehendes kleines Minigame, das sah aus wie so ein Gameboy-Spiel. Mina, das ist doch, glaube ich, oder so. Mina, richtig, ja. Das sah aus wie so ein altes Gameboy-Game. Wie so ein, da bin ich Tag 1 dabei. Das sieht so gut aus. Das sieht echt gut aus, das stimmt. Das ist von den Shovel Knight-Machern. Ich habe da so Bock drauf. Ja, so ein richtig schönes altes Gameboy-Advance-Game. So irgendwie. Nee, so, das so richtig Gameboy-Color sieht das mehr aus. Das sieht aus oder wie Game Color, Awakening. Ja. Das ist Mina the Hollower. Das sah echt gut aus. Mir auch gefallen. Dann überraschend ein Deadpool-Game. Ich so, oh, Conan ist Deadpool-Game. Fuck, es ist VR. Aber mit dem interessanten Synchronsprecher für Deadpool. ja, Neil Patrick Harris. Also halt Barney aus How I Met Your Mother. Oder so. Interessante Wahl. Ich meine, wir hätten 1000 Synchronsprecher, die Ryan Reynolds perfekt nachmachen könnten, aber okay. Der verkauft sich halt vermutlich nicht, derjenige. Ja, Neil braucht vielleicht wieder Kohle. Vielleicht hat er viel davon aufgebraucht. Ja, das kann sein. Was sagst du dazu, Markus? Zum Deadpool-Game? Ja. Ja, wird so ein nettes Schnetzler-Ding. Nett, aber warum wir? Ja. Ja, dadurch, dass es VR ist, ist es halt gleich raus. Richtig. Na. Es wird mich nicht. Dann gibt es einen Trailer zu... VR-Brille zu kaufen. Dann gab es einen Trailer zu Dying Light the Beast. Ich bin mega der Fan. Ich liebe Dying Light 1. Dying Light 2 war okay. Aber ich bin wahrlich gespannt auf Dying Light the Beast. Da geht's weiter mit dem Protagonisten aus Teil 1. Ich freue mich drauf. Zombies hauen macht immer Spaß. Zombies hauen mit irgendwelchen bescheuerten Waffen oder sie durch die Luft treten, das macht immer Fun. Da habe ich Bock drauf. Ja, cool. Uns werden hier die Zombies ausgehen. Nope. Dann haben wir ein Life is Strange at Home Game namens Mixtape. Wo wir einfach nur, hey, wir sind Freunde. Wir laufen durch die Gegend und hören Musik, weil wir sind Freunde. Und wir sind garantiert nicht stereotypische Freunde, die wir in jedem Game haben. Wir sind Freunde. Mixtape. Weil wir Freunde sind. Weil wir Freunde sind. Ja, passt. Dann gab es ein Anime-Schnetzler, der sehr interessant aussah. Mit so mehreren Figuren, wo ich dachte, ist das wieder ein Gacha? Anscheinend nicht. Ich dachte nicht, dass es ein Gacha ist. Dachte ich erst, aber es ist Toba and the Guardians of the Secret Tree. Es ist eine Art Action-RPG, ARPG, rumlaufen und halt Sachen kaputt hauen und so weiter. Ganz nett, wieso nicht? Dann dachte ich erst, ist das Sifu? Mit einem Typen, der durch die Gegend rennt, ist das Sifu? Kriegen wir einen zweiten davon Sifu? Was ist das? Hat er irgendjemand zu viel Oldboy geguckt oder was ist da los? Sah aber cool aus. Mit so einem Dude, der irgendwelche Leute verprügelt, wie in einem richtig coolen, beziehungsweise miesen Koreaner-Film. Was sah geil aus, wie der die Leute zermatscht hat. Jetzt wie Sifu, nur mit noch besseren Animationen, ja. Ja, schon. Das ist von einem Typen gebaut. Natürlich, warum auch nicht. Einem Typen, dem langweilig war und der zu viel koreanische Filme geglotzt hat. Also ich muss nicht sagen, gut. Ich habe mir dazu einfach notiert, sie hätten Takeshi Miike für die Story gebraucht. Vielleicht haben sie ihn dafür gekriegt, wer weiß. Meinst du? Acts of Blood heißt das. Sah cool aus, auf jeden Fall. Dann würde ich es nur deswegen spielen, weil Takeshi Miike die Story gemacht hat. Das wär schon ziemlich funny. Neues Scott Pilgrim. Ich bin da, Day One. Das ist eines der einzigen von diesen Prüglern, die ich echt gerne gespielt habe, den ersten Teil zum Beispiel. Ich liebe ja, Scott Pilgrim. Ja, nur wegen der Musik. Bei Anna Managuchi ist halt die beste Musik überhaupt. Sie haben sie wieder gekriegt für den Teil. Mega geil. Ich freue mich drauf. Ja, sonst hättest du es ja gar nicht machen brauchen. Ja. Es sieht halt auch wieder schön pixelartig. Ich hab da echt mega Bock drauf. Der erste Teil war schon super. Ja, es sieht halt so aus, wie es aussehen muss. Ja. Pixelig, gute Musik, Gebolze, da sage ich nicht nein. Dann gab es erst einen richtigen Cocktease, der so, hey, ich bin die Vampire-Mami aus Teil 8 von Resident Evil. Wir feiern Resident Evil, wir kriegen aber keinen neuen Teil. I'm so sorry. So, okay, danke. Das war so ein Tritt in die Eier. Das war so ein Cocktease einfach nur. Ja. Also, The First Descendant, Breakthrough ist The First Descendant, interessiert keinen. Scum ist 1.0, es ist so ein Survival-Action-Ding, wo du kacken kannst, unter anderem. Yay. Es ist eine der Funktionen. Mind's Eye. Nur für die Streamer eigentlich wichtig. Ja. Mind's Eye ist mittlerweile raus. Das sieht aus wie ein Game, das ist genau meine Schwarte. Dumme Story, dumme Action, absolut beschissen bewertet. 3 von 5, 2 von 10. Jeder zerreißt dieses Game, verbuggt ohne Ende. Das ist mein Game. Du wirst es spielen und lieben. Das ist mein Spiel, das wird mir gehören. Aber nicht für 60 Euro. Für 30 Jahre. Bis es 30 kostet. Ja. Dann spielen und dann, hey Jungs, ich habe das geilste Spiel ever gespielt. Ja, Mind's Eye ist das beste Spiel des Jahres. Das hat Stefan schlecht. Dann auf Platz 1 Ende des Jahres, damit er Clair Obscur nicht auf Platz 1 packen muss. Könnte man spielen. Auf jeden Fall, ich möchte es echt spielen, aber es sieht halt wirklich absolute Katastrophe aus. Von dem, was ich schon Stefan hab, Strategie für die Jahresendliste verraten. Das sind Lügen, Täuschungen. Wir kriegen Le Chiffre aus James Bond in Hitman. Ich installiere es gerade. Ich habe Lust, Mads Mikkelsen abzuknallen. Warum nicht? Why the fuck not? Ich mag Mikkelsen nicht und Mads Mikkelsen cool. Einer der unterschätztesten Schauspieler aller Zeiten, wenn du mich fragst. Ja. Dann haben wir einen. Sehr guter Schauspieler. Sehr guter Schauspieler. Dann haben wir Mario Party at Home mit Lego. Yay. Ja, warum nicht? Es hat in der letzten Zeit eher weniger als Mario Party Klone gegeben. Ist schon okay. Also mal wieder ein Mario Party Klon war an der Zeit. Warum dann nicht mit Lego? Ja. Ich brauche ihn zwar nicht, aber. Absolut kein Must-Have-Titel, aber es ist halt so. Wenn du halt keine Switch hast oder generell eine Nintendo-Konsole, dann warum nicht? Nur für so ein Mario Party brauchst du dir nämlich jetzt nicht unbedingt eine Switch zulegen. Richtig. Nee, absolut nicht. Oder für 60 Euro die Kamera für das Update für Jamboree. Yay. Sorry, der musste sein. Dann gab es Wildgate, ein 4-Player-Koop, langweiliger Shooter. I'm out. Tschüss. Bye-bye. I don't care. I don't give a fuck. Was war das mit diesen blöden Türen und. Ja, wie sie durch die Gegend schwingen. Ich habe keine Ahnung, das interessiert mich nicht. Dann gab es wieder mal einen Vampire Survivor Klon. Nicht mal einen Vampire Survivor, es war einfach nur ein Hades Klon. Vom selben Stil. Es ist original derselbe Stil gewesen, nur halt ein bisschen anderer. Nur ein schlechter. Hey, wir haben die Farben umgewechselt. Nur ein schlechter. Ja, Blighted. Nun schlechter. Yay. Brauche ich nicht. Dann, Markus und ich werden es feiern. Jürgen wird weggucken. Ill. Ist das weird? Ey, holy. Du konntest Gedanken lesen. mit diesen komischen Viechern, mit diesen Babys und was immer das war. What the fuck ist das? War das dieses Gore-Spiel da, wo überall ja, der Body-Horror ja. und ja. Blut richtig, ja. und rausplatzen. Und Blut und alles und ich warte von einem Jumpscare in den nächsten wahrscheinlich. Ja, und ich sitze da so, das wird Markus und uns wird das Spaß machen. Das sieht absolut weird aus. Ja, da hast du aber recht, das ist so das Anti-Jürgen-Game, ja. Ill einfach nur heißt es. Das ist richtig abgefuckt. Ja, yep, I take it. Womit es bei mir floppen kann, ist einfach nur, wenn sie vergessen, Jumpscares einzubauen, vernünftig. Das wird es bestimmt geben, ja. Dann gab es Mecha Break. I don't care. Das Mecha-Game. Meh. Die Leute freuen sich drauf. Es ist so eine Art MMO-Game, glaube ich. Irgendwie sowas. Wishlist Now, 1. Juli 2025. I don't care. Yay. Ja, für Mecha-Fans bestimmt was Nettes. Ich mag Mechas nur in so ein, Animes. Ich nicht. Dann gab's so ein weirdes du bist im Garten und bist ein Insekt und ballerst dich durch die Gegend Ding. Das heißt Infinitesimals. Ich hasse Leute, die Wörter erfinden. Infinitesimals. I don't care. Nee, das interessiert mich nicht. Du rennst durch einen Garten und schießt auf irgendwelche Insekten. Also du bist selber ein Insekt. Spannend. Spannung. Und dann kam so, hey, wir haben euch nur verarscht mit dem, ihr kriegt kein Resident Evil, weil... Wir haben Resident Evil. Wir haben... Resident Evil noch, vorher gab es noch einen Trailer zu... weil vielleicht kriegen wir ja doch noch was. Wir sagen euch vielleicht ein bisschen was am Ende der Show über das neue Resident Evil. Nein, gab's noch nicht. Erst gab's einen Trailer mit Kenny Ortega, einen Wrestler, der für irgendein Fighting-Game sich Cosplays angezogen hat. Why not? Den fand ich tatsächlich einen der schlimmsten und peinlichsten Trailer für mich. Es ist Kenny Ortega ist aber coole Sau. Ich mag ja, den. Ja, ist cool. Ich fand nur den Trailer total peinlich. Dann gab es so, wir haben... Team Fortress 2 zu Hause. Wieder in so ein Team Fortress-like Game, wo ich sage, yeah, das sind Games, die werden so schnell verschwinden und so schnell weg sein. Und vielleicht ein Jahr oder so, wenn überhaupt supported werden. Dann also gönnen sie ihnen das eine Jahr doch. Nein, nicht mal das. Das ist einfach nur Zeitverschwendung, meines Erachtens. Absolute Zeitverschwendung. Und sollte eigentlich überhaupt nicht produziert werden. Aber es gibt eine Player-Base dafür, Last, also warum nicht? Leider. Last Flag, das heißt es. Also mich hat es überhaupt nicht gejuckt. Also das braucht niemand. Ich denke mir immer, sollen sie es doch bekommen. Wir kriegen unsere Spiele, dann sollen die auch ihre haben. Dann haben wir das Spiel, das den Jürgen eigentlich anspricht. Wuheng, ist glaube ich, ist das nicht so eine Art Souls-like im Dark Universe? Ich müsste es mir jetzt nochmal angucken. Das ist, ich habe jetzt nicht mehr alles 100% vom Namen im Kopf gehabt. Wie ist es? Wu-Tang. Nicht Wu-Tang. Irgendwie anders. Den Wu-Tang-Clan gab es danach. War das der danach? Das war danach. Ich habe auch nur eine Liste und da habe ich einfach die Titel mitgeschrieben. Was danach? Oh Gott, wie hieß denn das nochmal? Warte mal. Jeff, hör auf zu reden. Ja, ich guck das nebenher nochmal mit. Ach so. Wucheng, also W-U-C-H-A-N-G, Fallen Feathers. Das sah ganz nett aus. Also doch fast Wucheng. Ja, fast gut. Was? Das heißt Wucheng, das heißt nicht Wucheng. So eine Art Souls-like im Japan mit finsteren Figuren und so weiter. Sah ganz nett aus. Ach das, ja, das ist etwas, das ist für mich eigentlich ein bisschen... zu überstilisiert, ehrlich gesagt. Mhm. Das hat für mich so ein bisschen zu viel von Style over Substance. Das müsste man sich halt mal angucken, wenn halt man halt so richtig mal 5 Minuten Gameplay davon sieht. Aber sexy Kostüme. Sexy Kostüme. Ja, es ist so, es ist Stellar Blade nur mit noch mehr Japan-Faktor. Hurra. Juhu. Das war so mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe. Aber warten wir es mal ab. Es kann vielleicht ganz interessant werden. Aber was ich weird ich fand, war so, ja war so, was ich so, ja, was ich so weird fand, ist, warum zeigt ihr uns die Typen vom Wu-Tang Clan? Was zum Geier? Wu-Tang Clan Game. Hä? Okay. Könnt dumm werden, könnt aber auch gut werden. Wir werden sehen. Es war nur ein Teaser. why the fuck not? Rise of the Deceiver, why the hell not? Nee. Guild Wars 2 kriegt ein Addon, who cares? Dann kam dieser komische Dude auf die Bühne und sagte so, ich finde... Ah ja, vorher gab es nochmal, Jeff muss Geld bezahlen. Jeff muss Rechnung zahlen. Ja, Mongil Star Drive ist ein hundertprozentiges Gacha. Das siehst du am Stil, siehst du am Kampfsystem. Ist ein Gacha. Dann kam dieser komische Dude auf die Bühne, der gesagt hat, ich finde alles doof. Wir sollten Titanfall 3 machen, mein Spiel ist geil, aber sein Spiel ist kompletter Shit. Och, wir sollten typ. Wieder geile FPS machen, Ich habe übrigens wieder den Standard Multiplayer FPS dabei. Ja, hier ist der Standard Multiplayer FPS. Und also, mein als wäre es so eine ganz schlechte Satire gewesen. Fünf Minuten lang, ja, alle FPS sind scheiße heutzutage, alles ist scheiße heutzutage. Wusstet ihr, dass FPS heutzutage scheiße sind? Ich habe übrigens den gleichen FPS dabei, den ihr in den letzten Jahren auch bekommen habt. Splitgate 2 war das, oder? Der Typ. Richtig, ja, genau, richtig. Der ewig drauf abgegangen ist, we made it. We have the shit. It's so awesome. Ja, okay. Und in seinem Ingame-Shop darfst du dann 30 Euro zahlen, um das Portal von rot auf grün zu changen. Also, was so awesome ist. Also. Ja. Davor gab es noch, habe ich vergessen gehabt, einen weirden, abgefahrenen Jump-and-Run-Trailer zu einem, mit einer komischen Katze. Sehr, sehr bescheuertes Jump'n'Run. Also sehr bekloppter Stil. Ja, sehr bekloppter Stil auf jeden Fall. Into the Unwell. Sah nett aus. Why not? Ja, Splitgate. Splitgate interessiert keinen. Der hat Teil 1 Splitgate. Der hat ein gutes Splitgame-Game. Das ist der ersten Teil. Haben sie offline genommen, weil sie keinen Ingame-Shop einbauen konnten. Und haben Splitgate 2 veröffentlicht, damit sie einen Ingame-Shop einbauen können. Yay. Kompletter Müll. Dann hat man mich schreien gehört. In allen möglichen Gefilden. Ein neues Spiel von den Ryugagotoku machen. Stranger Than Heaven. Ich bin. Da mache ich einen auf Jürgen. Hab ich Bock drauf. Den will ich haben. Jetzt sofort. Es hieß vorher anders und spielte auch in einer anderen Zeit. Erst 1915. Jetzt spielt es, glaube ich, 1923, 26? Irgendwie sowas. Oder 21. Irgendwie sowas. Anscheinend hat das ein bisschen was zu tun mit Zeitreisen. Ich hab Bock. Ich möchte es gern haben. 1943 spielt es jetzt richtig. Mal gucken. Ich will es jetzt haben. Weil das sah so geil aus. Stranger Than Heaven. Die Fights sahen geil aus. Die Charaktere haben mich jetzt schon überzeugt. Ich finde eher gruselig, wie die das wirklich schaffen, jedes Jahr ein Spiel rauszukacken. Ja. Das ist gruselig, die Ryu, Kata, wie auch immer die heißen. Die schaffen es jedes Jahr, ein Spiel rauszukacken. Das ist irre. Ja. Das ist krass. Ich liebe die Jungs einfach nur. Die sind halt super. Da habe ich Lust. Give it to me. Und dann kam es, hey, wir haben noch ein letztes großes Ding. Resident Evil 9. Und ich sage so, geil. Und da habt ihr mich schreien hören. Ja. Weil ich war einer der Bobs, der, als es angeguckt hat, enttäuscht war, dass sie nichts zu Resident Evil 9 gebracht haben. Zumal wir gehen zurück nach Raccoon City. Cool. Mhm. Sehr geil fand ich, typische Resident Evil Story. Ja, das in dem Hotel wurde deine Mutter umgebracht, aber du machst das schon. Danke. Typische Resident Evil Story. Und die RE Engine hat wieder gezeigt, wie geil sie aussehen kann, ja. Oh mein Gott, ja, absolut. Also es sieht fantastisch aus. Ich kann es kaum erwarten. Give it to me now. Sofort. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock auf das Ding. Das war das letzte große, was sie angekündigt haben. Ja. Also ich fand die Show war okay. Oder was sagt ihr? Sie hat mir gegeben, was ich wollte. Ich krieg ein neues Resident Evil, also. Ja. Ich glaube, okay, fasst es gut zusammen. War auf jeden Fall eine der schwächeren Summer Games Feste, aber war jetzt auch kein Totalausfall, wie manche Leute tun möchten. Nö, es war okay. Sie war besser als letztes Jahr, fand ich. Letztes Jahr war sie nicht so geil. Dieses Jahr war sie tatsächlich besser. Wobei, was auch sehr weird ist, die ganzen großen Sachen haben irgendwie gefehlt. Das war sehr strange. Da gab's, es gab irgendwie nicht so richtig riesengroße Sachen, was aber auch vermutlich an Klaus. Es gab jede Menge Gacha-Games, damit wir die Rechnung diesmal selber zahlen. Liegt ja daran, dass alle wegen GTA dieses Jahr nichts rausbringen wollten. Ja, das stimmt. Ja, das ist allerdings wahr. Und Rockstar natürlich allen den Stinkefinger gezeigt hat und jetzt alle wieder schwitzen. Wir verschieben alles auf 2026. Hey Leute, ihr habt doch nicht ernsthaft gemeint, wir kommen 2025 raus. Ja. Auf jeden Fall. Also fand ich auf jeden Fall auch sehr lustig. Dann gibt es die Future Game Show. Die gab es dann auch, gehört auch zu den Summer Game Shows dazu. Also halt moderiert von der großartigen Laura Bailey und dem Mann, den man überall hört, Matthew Mercer. auch aus Critical Role Fame, fand ich auch sehr cool. Und das erste Spiel, was ich angekündigt wurde, hat mich direkt mein Herz höher schlagen lassen. Weil es erstens ist es von Owlcat. Ich liebe Owlcat. Das sind die Leute, die das, die Warhammer, die dieses Warhammer-Game gemacht haben, die Pathfinder gemacht haben. Und jetzt mit einem Mass Effect-like um die Ecke kommen in der Welt von The Expanse. Und The Expanse ist großartig. Kennt ihr dies? Nee. Schon mal davon gehört? Die Welt kenne ich nicht. The Expanse ist absolut großartig. Es gibt Bücher davon. Leviathan erwacht, das ist der erste Teil zum Beispiel. Da geht es um Korruption, um Rassismus und alles auf dem Mars und so weiter. Es ist mit jeder Menge Action, mit jeder Menge Gefühl. Es ist absolut großartig. Es ist eine der geilsten Science-Fiction-Welten, die sie sich haben einfallen lassen, meine Sachen, in den letzten paar Jahren. Von dem, was ich gesehen habe, das Spiel ist tatsächlich ein Mass Effect-like. Das Spiel wird genauso ablaufen. Mit Leuten zusammenholen, mit Romance, mit Missionen erledigen und so weiter. Nur halt im Expanse-Universe. Mega gut. Wenn man sich da reinfühlen möchte, um up-to-date zu sein, habe ich gelesen, reicht's, wenn du das erste Buch kennst und oder halt die Serien zum Teil. Dann jetzt doch schnell das Buch bestellen und lesen. Die Serie ist hat 6 Staffeln, soweit ich weiß. Mega gut. Ich habe die Serie auch angefangen, ist auch klasse. Ich kenne das erste Buch. Ich hab tierisch Bock. Das sieht so geil aus. Und vor allem heißt das so erste Owlcat. Leviathan erwacht. Vielleicht kann ich mir das einfach mal ziehen, lesen. Es ist ein sehr, sehr, sehr, sehr geiles Ding. Auf jeden Fall, ich freue mich mega drauf, weil es ist so, Owlcat macht einen Shooter Mass Effect-like. I'm here. Die Leute sind, wenn sie was können, dann ist es Geschichten erzählen. Das können die. Das können die wirklich, wirklich gut. Und ich habe mega Bock drauf. Ich kann es kaum erwarten. The Expanse, Osiris Reborn. Ich hab so Lust. Es wird super. Was sagt ihr dazu? Du hast mir jetzt den Mund wässriger gemacht, als es als tatsächlich der Trailer gemacht hat. Geht mir ähnlich, wobei ich jetzt so ein bisschen Abstand habe, bis ich das Buch mal gelesen habe. Weil was mich ein bisschen abtönt, ist immer, ja, um es ganz zu verstehen, solltest du XY machen vorher. So ein bisschen der Final Fantasy 15 Move, ja. Ja, so ein bisschen schon, ja. Oder so ein bisschen vielleicht der Kingdom Hearts Move. Also wenn du 3 verstehen willst, dann musst du erstmal folgende 12 Ableger gespielt haben, dieses Buch ja, gelesen. Bei dem, also wir können dieses sagen, Handygame gespielt haben. Es ist nicht notwendig, haben sie gesagt, aber wenn du halt mehr dich in die Welt reinlesen möchtest, kannst du halt den ersten Teil lesen. Ist also okay, für mich klingt das immer, wenn jemand sagt, es ist nicht notwendig, nach dem Prinzip, du wirst schon ungefähr verstehen, worum es geht, aber wenn du natürlich echt wissen willst, was wir uns dabei gedacht haben, ja, dann lies mal bitte schön das Buch. Ja, aber es ist okay. Die haben vermutlich das Buch irgendwo in 1000 verschiedenen Ingame-Dingern drin zum Nachlesen. Also ich glaube, ich will es bei Gott nicht schlecht reden, aber das ist jetzt so ein Kritikpunkt, der mir eher aufgekommen ist. Also ich fand das sah mega gut aus. Dann gab es Echoes of the End. Das sah cool aus. So ein Action-Game mit einer weiblichen Haupthelden, was sie, und mit so einem alten Dude, die durch die Gegend rennen in so einer Fantasy-Welt. Sah cool aus. Oh, das hat, also ich fand den Trailer recht nichtssagend, muss ich ehrlich sagen. So ein bisschen zu allgemein, hey, wir rennen hier drüber. Oh Gott, wie hieß dieses Spiel, wo ich da Vibes davon hatte? War das nicht sogar von Square Enix? Die eine, die da rumgeflogen ist. Du hattest das gespielt und gesagt, für einen 10er soll ich es mir mal kaufen. Das war Forspoken. Das ist nicht Forspoken. Nein, aber daran erinnert sie mich, wie Forspoken mal auf sich aufmerksam gemacht hat. Du rennst rum, du hast voll die geilen Moves und ja, ich bin vorsichtig. Okay, gut, ja, verstehe ich. Dann gab es einen Wir-laufen-durch-den-Wald-Horror-Game. Also, Yay. Ne? Ja. Warum nicht? Ich bin gerade in Alan Wake sehr viel durch den Wald gelaufen, also warum hier nicht auch? Ich habe Angst, er läuft durch den Wald. Da, la, la, la. Whispers in the Fog. Why not? Könnte gut werden, könnte aber auch schlecht werden. Wir werden sehen, das war eine Pre-Alpha. Dann Seven Deadly Sins kriegt ein Spiel. Yay. Ich habe keine Ahnung, wie der Anime ist. Der Anime ist immer mieser geworden, je länger er gelaufen ist. Hat bärenstark angefangen und wurde immer schlechter und immer schlechter und immer schlechter. Also deswegen, echt. Eigentlich kommt das Spiel zu einem absoluten Tiefpunkt des Animes. Oh je. Und vermutlich ist es eben nur eine B-Story. Oder sie versuchen damit irgendwas wiederzubeleben. Das könnte natürlich auch sein, ja, aber es ist vermutlich wieder eine B-Story. Solange ich nicht Escador spielen kann, ist mir das sowieso egal. Ich weiß nicht mehr, wie das ist. Ein Charakter, den sie irgendwie richtig klein gemacht haben, weil er zu beliebt geworden ist. Oh je. Das war nur ganz kurz, er ist eigentlich ein Side-Character, der zwar zum Team gehört, aber eigentlich ein Side-Character, der aber so beliebt wurde, dass der Mangaka ihn dann einfach im Manga getötet hat, damit halt der Hauptcharakter bleibt. Oh, wow. Und der Hauptcharakter mehr Aufmerksamkeit kriegt, ja. Ja. Oh, das ist mies. Das ist natürlich mies. Der hat Escanor umgebracht, weil er unbedingt wollte, dass Meliodas, der Hauptcharakter, weiter im Rampenlicht steht. Weil die Leute wollten immer nur mehr von Escanor haben. Sowas nennt sich eine Rampensau. Ja. Das ist natürlich scheiße. Ja, er hat den Charakter halt so geil geschrieben, dass die Leute ihn halt so geil fanden, dass sie keinen Bock mehr auf den Hauptcharakter hatten. Ja, das ist natürlich mies. Ja, das sollte ihm aber eher zu denken geben, wie man seinen Hauptcharakter geschrieben hat. Ja. Ja. Ja, wenn der Hauptcharakter einfach nur Typ ist, der alles mit einem Schlag tötet und gleichzeitig die ganze Zeit nur die Weiber angrabbelt. Das ist halt so, das ist so 3-4 Folgen lustig, aber irgendwann ist es halt langweilig. Ja, irgendwann bräuchte er mehr Tiefe, der Charakter, ja. Ja. Dann gab es ein Trailer zu The Finals. Who cares? Das Spiel immer noch läuft, wundert mich. Dann gab es Hördeling, das sah ganz nett aus, wo du durch hübsche Schneelandschaften, durch die Gegengrenzen irgendwelche Viecher gehördet hast. Why not? Es sah ganz nett aus. So. Es ist Schnee. Ich bin dafür. Na dann. It's snow. Dann ist ein Game, auf was ich schon sehr lange gewartet habe. Everhome. Es ist ein Schleich von oben Game mit einer exzellent aussehenden Story. Du kannst Rätsel lösen. Das ist sozusagen eine Mischung aus Kommandos und RPG. Das sah sehr geil aus. Da freue ich mich mega drauf, wenn das rauskommt. Das hatte ich auch schon seit Ewigkeiten im Blickfeld, weil mich das vom Stil so sehr was interessiert hat. Das kommt am 15. Juli, an dem Tag, wo ich Urlaub habe. Ihr wisst, wo ihr mich findet. In Ericsson hieß es, nicht Everhorn. In Ericsson. Was sagt ihr dazu? Deine Zusammenfassung hat mich mehr abgeholt als der Trailer. Ja, aber wirklich. Warum hast du das nicht moderiert? Ich weiß nicht immer mehr über das Zeug. Ich muss tatsächlich sagen, ich kann mich nur erinnern an irgendwie Developer, die vor sich hin sich gegenseitig einen abschaukeln. Wie cool sie es nicht gemacht haben. Und dann ein paar Ingame-Sequenzen. Ja. Das habe ich vom Trailer behalten und hier aufgeschrieben. Ja, okay, hier so ein drittklassiges Desperados. Das nächste Mal macht es halt nicht Matt Mercer, das nächste Mal stellt Stefan alles vor. Ich tät stundenlang über die ganzen Games reden, das fürchte ich. Oder halt die Show nicht 3 Stunden, sondern dann halt 4-5 Stunden. Ja, also, macht er nicht. Hey, und die Umsatzzahlen steigen. Hey, wir haben hier die Explorer, was ist das? Ein Explorer-Game, have fun, I don't care. Das ist mir egal. Es ist halt so ein Explorer-Game, yay. Dann hast du ein neues Metroidvania, wo du mit deinem Mob durch die Gegend rennst. Es sieht aus wie hieß dieses Game? Es ist Metroidvania, Rumrennen-Game. Oh Gott, wie hieß es? das soll doch jetzt Hollow Knight. Nur halt, dass du eine Hexe bist mit einem Besen. Yay. Why not? Constance heißt das. Sah ganz interessant aus, auf jeden Fall. Dann Titan Quest 2. Mehr Diablo-Likes. Warum? Cool. Weil keiner mehr Diablo 4 spielt. Ja, und weil Pass of Exile noch nicht fertig ist. Du könntest leider recht haben. Ja, ist halt wirklich so. Dann kam Juri Löwenthal um die Ecke und hat gesagt, hey, ich spiele Call of the Ender mit. Was ist das? Ein Adventure-Game à la Myst. Alles klar, viel Spaß. Ja, dann gab es ein Turn-Based-Strategie-Game, was für dich eigentlich relativ interessant sein könnte, weil das auch ganz cool aussah. Wie hieß es? Lass mal gucken. Das war nach Titan Quest? Das war nach Titan Quest, da gab es erst so ein Trailer zu so einem schlechten Shooter und danach so ein mit Karten-Based basierendes RPG mit rundenbasierten Kämpfen und wo du halt dich entscheiden konntest. Ja, das sah geil aus. Das sah voll abgefahren aus, ja. Mit den Karten, ja, wenn die aktiviert cool werden und die dann da durchzischt, das sah voll komisch aus. Also ich habe mir dazu ganz kurz notiert, wo soll ich die Zeit für dieses Kampfsystem hernehmen? Lost Idolons, ja, Whale of the Witch. Kommt auch für die PS5, weil ich auch sehr geil fand. Das sah richtig geil aus. Da hast du auch so, ich hast so ein bisschen, was war das? Roguelike sogar? Roguelike, Karten, Rundenstrategie. Cool. Nehme ich. Fand ich sehr gut. Gibt es jetzt einen Early Access? Ja, I'll take it. Shut up. Dann haben wir, take my money. Ja, dann haben wir haben Portal zu Hause. Oder auch, wir haben Portal zu Hause oder auch Splatoon und gleichzeitig auch Split Fiction. Und wir haben uns mal bei allem bedient, was gerade erfolgreich war in den letzten 20 Jahren. Und machen uns unser eigenes Game. Und ja, nennen es Popocon. Ja. Also für mich, ich habe es bezeichnet als, es ist absolut unnötig wie ein Kropf. Ja. Genau. Genau wie das nächste, der Feuerwehrsimulator. Wie so, why? Ey komm, bei dem Feuerwehrsimulator kann ich mir wenigstens noch eine Zielgruppe vorstellen. Aber bei dem davor, wer soll es denn spielen? Es gibt so viele Ableger von diesen Plattformen, Splatoon, ähnlichen Games. Wer soll denn das noch spielen? Ja, dann gab es ein Game, was für dich extrem interessant sein könnte, Markus, und zwar The Bureau of Fantastica Arcane Affairs, wo du einen Typen aus einem Büro spielst, der dafür achtet, dass die Dungeons richtig funktionieren. Ist im Prinzip Dungeon Keeper in 3D, kannst du sagen. Du musst halt zum Beispiel die Leute in der Taverne oder in dem Dorf weigern sich, den Dungeon weiterzubauen, weil sie irgendwie, keine Ahnung, eine Union gegründet haben oder so. Ja, dann gehen wir hin und hauen ihn einfach mal, überzeugen sie mit natürlich geschickter Verhandlungsstrategie. Richtig, ja genau. Mit geschickter Verhandlungsstrategie oder auch diesem Schwert. Das ist meine geschickte Verhandlungsstrategie, so heißt mein Schwert. Ja. Dann gibt's einen Anime Waifu Counter-Strike Shooter namens What the Fuck oder auch WTF. Ja, er heißt Waifu Tactic Forces. WTF, heißt er so. Ja. WTF. Oder warte, Waifu Tactical Force. Ja, kompletter Blödsinn. Aber gut, okay. Why not? Yay. Hat keiner drauf gewartet? Nope. Da gab's nochmal einen Trailer zu diesem Hirogami, was ganz nett aussah. Dann ein Eve-Game. Es wundert mich, dass Eve immer noch existiert. Aber anscheinend schon. Yay. Dann ein absolut uninteressantes Rennspiel für mich zumindest. F1. Ich bin kein Formel 1-Fan. Ich habe davon keine Ahnung und keine. Sie sind mir egal. Weil es ist Formel 1. Du bist derjenige, der von uns am meisten Formel 1 gespielt hat, Jürgen. Ich habe keine Ahnung. Das ist nichts für mich. Bin man auch halt bis heute geschädigt von Anfang der 2000er, Ende der 90er, Anfang der 2000er, die Schumacher-Ära. Ja. Und dementsprechend so bei jeder neuen Konsolengeneration muss für mich auch ein neues Formel-1-Spiel her. Aber eins reicht halt für die ganze Konsolengeneration. Ich habe nur eins gespielt gehabt, das war das für den Gameboy damals. Und dann weiß ich noch, wenn du die Kobe-Form hast. Das weiß ich noch. Das ist natürlich das allerbeste Formel-1-Spiel von allen gespielt. Ja. Dann gab es so ein bisschen Rapid Fire mit Phase Zero, das sah ganz cool, das sah aus wie so ein altes Resident Evil-Teil. Dann gab es Broadgrounds, was auch noch so eine Art Strategie cool war, oder waren die Animationen waren ganz cool. How to Escape, I don't care, das ist ein Escape Room Game. Da gehe ich schon nicht so hin. Da sind sie mir auch schon da so. Da hatte ich tatsächlich richtig Bock. Ehrlich. Ich mag aber auch Escape Rooms. Ja. Von daher. Und da muss ich nicht mal mehr unter menschliche Gefilde gehen, um ein Escape Room zu spielen. Dann gab es Ahoy, ist ein Kickstarter, es ist so ein Navy Piraten durch die Gegend Fahrgame, cool. Brauche ich nicht unbedingt, aber cool, I guess. Flintshock Rogues ist eine Demo raus, könnte gut werden. Underpar sah für mich aus wie hey, du hast keine Lust auf das wirklich gute Team Hospital. Wie wär's mit Underpar, nur mit Golf? Ach, dieses Yay. Team Hospital, da kommt doch zurzeit zu allem irgendwas raus. Hauptsache, wir kriegen noch jeden in dieses Genre gequetscht. Das Team Museum-Ding, das soll das Beste sein, was sie bis jetzt gemacht haben, habe ich gehört. Das Museumsteil, das sah richtig cool aus. Animal Kind, du kannst eine Katze oder einen Hund oder einen Waschbär spielen. Süß. Why not? Das sah eigentlich sehr, sehr knuffig aus, muss ich sagen. Ja. Don't Wake the Beast fand ich cool. Mhm. Don't Wake the Beast fand ich cool, wo du mit dem Drachen seinen Schatz klauen musst und dann abhauen musst. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich witzig. Ohne ihn zu wecken? Es ist ein Section-Game, aber es ist eine witzige Art, fand ich. Dann ein Kultus-Simulator namens Worship. Yay. Da spiele ich aber lieber nochmal Code of the Lamp. Bevor ich das so mal. Oh, Code of the Lamp. So gut. Ja, dann gab es mehr zu Scum. Es ist halt Scum. Scum ist halt Scum auf die Earth. I don't care. Und dann ein Dino Survival Game, Deathground. Dinos gegen andere Menschen, oder wir haben die Lizenz für Jurassic Park nicht gekriegt. Und versuchen das Ganze jetzt so. Ich bin gespannt, ob das zünden wird. Vielleicht, da gab es auch schon mehrere, die einfach für die Dinos würde ich es mir wünschen, weil ich einfach so ein richtig geiles Dino-Game schon gerne mal wieder hätte. Ja. Aber ich glaube nicht dran. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube überhaupt nicht dran. Ich auch nicht dran. Hell is Us sah ganz geil aus. Da gab es eine Demo zu. Das sieht sehr interessant aus. Das ist so ein Open-World-Rumlauf und Kaputthau-Spiel. Aber es ist kein Souls-like, sondern tatsächlich ein Action-Game. Das sah ganz nett aus. Ich werde es weiter beobachten. Wir werden sehen, was passiert. Mal gucken, was wird. Kommt. Mal gucken, was es wird. Richtig, ja. Da gab es so ein relativ cooles, stylisch aussehendes Action-Spiel mit so einer Heldin, die blaue, brennende Haare hat, aber sich gleichzeitig auch irgendwie durch Wasser bewegen kann. Sah nett aus. Cool. Fading Echo. Dann gab es ein Spiel, saugeiler Pixel-Look. Ein RPG. Richtig, das sah richtig gut aus, richtig hübsch. Oh, ich habe da Schockallüren bekommen, als ich das Bossfight gesehen habe. Oh, das hat mich an Toho Project erinnert. Das war doch das mit diesen Punkten, die bei diesem Drachen dann in alle Richtungen fliegen. Und dann aber auch noch so Hack'n'Slay-Dinger das war. Hast. Nein, das war einfach nur so ein JRPG. Das sah aus wie dieses, wie so ein richtig cooles JRPG, wie so ein Suikoden in Zukunft. Sah voll cool aus. Ja, im Pixel-Look, wo du auch normale. Wo du auch blocken konntest. Systems hast, also die wo du auch blocken konntest und so weiter. Ja, und da gab es auch einen kurzen Ausschnitt zu einem Bossfight, der an Toho Project erinnert hat. Weiß ich wo nicht. Du Punkten ausweichen musst. Sacred Fire sah sehr geil aus, auf jeden Fall. Das kam danach, wo du dir den ausweichen musstest. Das kam direkt danach hinterher. Das ist schon das, was ich meine. Sacred Fire hat auch dieses Element drin. Wie Toho Project. Ah, okay. Das, was danach kam, das ist ein Shooter, so ein... Oh, wie heißen sie? Sind diese Top-Down-Shooter-Dinger? Das sah aus wie Toho Project, ehrlich gesagt. Nein, das sieht eher aus wie Space Invaders. Diese ganz klassischen, die ich auf dem Amiga gesehen habe. Ach so, ja, richtig, ja. Das kam danach. Toho Project ist ja wirklich so Boss-Fight. Genau. Jackson Extreme. Das ist davor, aber das... Ich muss sagen, mich hat's angetörnt. Bei diesem JRPG-Pixel-Look-Teil. Auch wenn es dieses schwierige Element hat, aber warum nicht bei Bossfights, Leute? Machen wir viel zu selten. Ja. Da haben wir unser typisches Farming-Game, gleichzeitig Kämpf-Game mit Angeln und so weiter. Aber ich wollte euch fragen, wer von euch hat Bock auf Truxton? Ich nicht. Nur ich habe die früher geliebt. Ich muss sagen, ich habe die früher geliebt und das könnte ein Game sein. Als ich den Trailer gesehen habe, ich habe richtig Bock gehabt. Richtig Bock. Vor allem, es soll ja auch für PS5 kommen. Es wäre für mich jetzt kein Steam Deck-Spiel, weil ich brauche da irgendeinen Controller. Das habe ich für mich früher auch immer mit Joystick gespielt. Ha. Huh. Okay, ja, das ist, also für mich sind solche Games nichts dabei. Ich bin noch nie so ein großer Fan von. Dann von dem Remake, wo wir wo auch niemand mitgerechnet hat, Joe und Mac Retro Collection ist auf Kickstarter. Kennt ihr aber noch Joe und Mac? Ja, natürlich. Ich habe diesen uralte, Ding abgefeiert. War das PlayStation oder war das noch Nintendo? Ich glaube, es war PlayStation. Weiß ich gar nicht mehr. Gute Frage. Auf jeden Fall, Joe und Mac kriegt ein Remake spendiert über Kickstarter. Why not? Durch solche alten Games sind ja immer wieder beliebt. Wieso nicht? Supermassive Games kommen um die Ecke mit ihrem Space-Ding. Das sind die Leute, die Until Dawn gemacht haben. Und die letzten... Wie hießen die? Mit den Entscheidungswegen des 8020 Detective. Directive 8020. Directive 20 oder wie ich gesagt habe, wir spielen The Thing im Weltall. Gott, also ich war tierisch abgeholt. Es sieht cool aus. Es ist halt Supermassive. Wir können gespannt sein, weil die letzten Games von denen waren nicht gut. Sagst du dazu, Jürgen, ist das auch so was dich abholt? Nee, dass sie sich da hingesetzt haben. So, wir haben was ganz Neues. Wir haben Branches. Ja, wir haben Branches, in denen wir ausweichen können, aber es ist nichts für Jürgen, war kein Horror. Ja, abgesehen davon, es ist halt einfach nur, ich sitze halt da und sage so, ja, du kannst die Entscheidungen und du kannst zu den Entscheidungen zurückspringen. Wow, das hat es ja noch nie gegeben. Das ist ein ganz neues Feature. Yeah. Das haben wir uns ausgedacht. Auf jeden Fall. Meine Fresse. Ansonsten sah es halt aus wie all die anderen Spiele von denen halt. Ja. Also war jetzt nichts, wo ich gedacht hätte, boah, das ist doch mal ein Grund, sich ein Spiel von denen zu kaufen. Dann gab es nochmal ein Shadows of Crying. Dann gab es ein Game, das aussah wie Resident Evil 1. Mit einer Tuss mit einem sehr gewagten Outfit. Was ist richtig weird war. Das sah ganz cool aus. Auch mit furchtbarer Kameraperspektive und so weiter. Ground sah ganz nett Zero. Aus. Ground Zero, richtig. Ja, das sah cool aus für mich. Ich muss sagen, ich fand's irgendwie... Mich hat's so ein bisschen abgeschreckt. Es will so irgendwie von allem was sein. Ja. Es war irgendwie Dino Crisis mit drin, es war Resident Evil mit drin, es war so ein Tacken Silent Hill. Dann hast du diese typische Arschsequenz, weil es halt eine Heldin ist. Ja. Es war irgendwie von allem nur die Klischees drin. Und das hat mich echt abgeschreckt. Das erste Horror-ähnliche Game auf dieser Liste, wo ich keinen Bock drauf habe. Ich hab sonst probiert, das geht aus Hark the Ghoul. Okay. Wo du in so einem hässlichen Pixel-Look irgendwelche Viecher kaputt hauen kannst, ganz klar. Nice. Ach ja, das habe ich überskippt. Da habe ich mir gar nichts dazu aufgeschrieben. Ich habe so ein Maus-Adventure. Hooray. 4-4-Koop Maus-Adventure. Hurra. Da gab es wieder eins. Hey, du möchtest in einem Gruselspiel wieder durch ein gruseliges Haus laufen, weil davon gibt es noch nicht genug Spiele. Also irgendwie wäre es schon mit diese gesamte Reihe überzogen mit sehr vielen Horror-Games. Ja, auch die allgemein, die das komplette Ding ist also die ganze Showcase sind alle sehr viele Horror-Games. Aber Horror-Fans, was mich an Luto überrascht hat, ist das Release-Datum. Die bringen so ein düsteres Spiel im Sommer raus. Wann sollst denn du das spielen? Wenn normale Menschen schlafen, kannst du deine Konsole anmachen, weil draußen die Sonne untergegangen ist. Ja. Dann haben wir das typische, hey, ein VR-Game. Weiter. dann der zweite Teil von Duck Detective. Saugeil. Duck Detective ist großartig. Ich hab Bock bekommen, den ersten zu spielen. Gibt's beide Teile mittlerweile auf Konsole, die kosten jeweils einen Zehner, sind sie wert. Duck Detective ist so fucking witzig, einfach nur. Ist richtig gut. Absolut empfehlenswert. Dann ein sehr weirdes Game mit sehr weirder Musik. Und wie gesagt, das ist das japanischste Game, was ich hier gesehen habe bis jetzt. Patatan. Mit so komischen Viechern, wo du durch die Gegend rennst. Why not? Ein Agatha Christie Adventure. Mit hässlich aussehenden Figuren. Holy shit. Ich mag Filme lieber, als es selbst zu spielen und rauszufinden. Ja, es ist bei mir genauso. Es ist so, das ist euer Trailer. Obwohl der letzte Film zu dem Fall auch nicht gut war. Hab ich noch nicht gesehen. Er war okay. Er war ganz nett. Mehr war er auch nicht. Dann, yay, wir dürfen Scooby-Doo in Hausflipper bauen. Who cares? Scooby-Doo Horror Game wäre geil gewesen, habe ich mir dazu geschrieben. Das wäre ziemlich spannend, ja. Dann hat man einen relativ großen Einblick zu Mafia. Wie gesagt, ich habe Bock drauf, ich will es unbedingt haben. Ich kann es kaum erwarten, dass es rauskommt. Dann hatten wir Tale of the Spark, ein Fighting Gacha Game. Who cares? Weiter. Gibt zu viele Gacha Games inzwischen, es ist schon langsam nicht nervig. Es ist brutal, ja. Blumhouse Games. Alle immer noch so viel Geld verdienen, wundert mich. Ja, schon. Und da gab es wieder ein Horror-Game von Blumhouse Games diesmal. Das ist so eine. Ritual. Richtig, das sah cool aus. Das sah echt cool aus. Theater of Idols. Das sah cool. Richtig schön wieder abgedreht. Sehr Zeit, viel, dass sehr ich viel die Horror. Kids einfach zu Horrorliebhabern erziehe. Da kann ich tagsüber ein Rollo runter machen und. Ab geht's. Richtig. Und das war die die Future Game Show. Ich fand es gut, da war ein Haufen viel Zeug dabei. Für mich das größte Highlight ist natürlich das Spiel gewesen von den Owlcat-Machern, das in dem Expand-Universe. Da habe ich richtig Bock drauf. Ansonsten war das ein ganz cooles Showcase, hat ziemlich viel Zeug. Also Resident Evil und dieses Kartentaktik-Game waren so meine Überraschungen, freudigen Überraschungen des Case. Ja. Resident Evil, das war vorher in dem anderen Dings drin. War das noch in dem anderen? Ja. Das war der Abschluss der Jeff Keighley Show. Ah, stimmt, ja. Sorry, aber wenn du alle irgendwie nacheinander guckst, ist so ein Matschbrei. Ich habe im Moment auch große Schwierigkeiten, weil für mich auch alles ein Brei ist. Ich habe mir auch nicht aufgeschrieben, was in welcher Show war, sondern nur eine Liste runtergeschrieben von den Games. Ja, das passt ja auch. Ist ja noch in Ordnung. Dafür bin ich ja hier. Aber dann ist es auf jeden Fall dieses Taktik-Karten-Game. Das war definitiv. Ja, das sah auch sehr, sehr geil aus. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall war es die Show, die am charmantesten präsentiert wurde. Es ist Matt Mercer und Laura Bailey. Wir können froh sein, dass es nicht die normale Laura Bailey ist, weil die hätte einen Dick-Joke nach den anderen gebracht, weil die Frau ist so drauf. Ja. Das ist so absolut funny, finde ich. Es musste sich halt zusammenreißen für die Show, ja. Oh, es ist, wenn du Critical Role guckst, sie nutzt jede Gelegenheit, um einen richtig miesen versauten Joke zu bringen. Ich finde es großartig. Und lacht bei jeder dummen Gelegenheit. Immer nur herrlich. We have to stay. I have to stay strong. Und dann fängst du schon an zu lachen. Dann. Das reicht mir schon. Super. Kommen wir aber zum letzten Showcase. Und zwar den Xbox Game Showcase. Was auch einen Haufen Sachen rausgebracht hat. Am Anfang direkt gleich ein wunderbarer Einblick zu die Outer Worlds 2. Ich liebe die Outer Worlds 1. Das war für mich der potenzielle Nachfolger der Fallout-Reihe. Das war das gute Fallout, ja. Ja. Für mich war es der Xbox Showcase, aka was ich alles vielleicht auf meinem Steam Deck spielen sollte. Ja. Sehr schön ist ja, alles so gut wie alles, was im Xbox Showcase kam, kam auch auf PS5, weil Xbox hat fast aufgegeben, Konsolen zu bauen. Was ich auch gut finde. Ich habe mega Bock auf die Outer Worlds 2. Gute Games konzentrieren, ganz ehrlich. Ja. Weil dafür haben sie doch die ganzen Studios gekauft. Ich glaube, dass das von Anfang an der Plan gewesen ist. Und da können sie richtig auch, Kohle scheffeln, wenn sie jetzt richtig, richtig gute Dinge rausballern. Das einzige Weirde, was ich nur fand, bei die Autobots 2, war so, ja, das ist unser erstes Game, was 80 Euro kosten wird. Ich so, bitte, hey, was? Billiger als Mario Kart World. Nee, das kostet 80. Das Donkey Kong kostet, glaube ich, ich dachte, mit Chip kostet es 90. Genau, Mario Kart World kostet die physische Version 90. Jesus. Wie gesagt, The Autobots 2 oder für mich ist auch, hey, nice, ich kann mir wieder mal einen Game Pass aktivieren und Autobots spielen. Es weil die halt auch für Autobots halt auch dafür rauskam. Why not? Ich habe Lust dazu. Ich mochte den ersten Teil schon, den ersten Teil richtig gut. Dann gibt es den zweiten, High on Life. Wie so interessant. Der erste war so ein Shooter, der auch lustig gemacht war. Mit dem englischen Sprecher von Rick and Morty, Justin Roiland, der halt nicht mehr spricht. Den haben sie halt sich von ihm halt getrennt. Deswegen haben auch die Waffen in dem Trailer hier kein Wort gesagt, weil die halten eigentlich nicht die Fresse. Ja, aber was ist dann der Zweck des Nachfolgers, wenn die Waffen nicht sprechen? Die werden sie vermutlich, aber sie haben halt nur Justin Roiland halt nicht sprechen lassen. Ja, es ist, weil sie noch den neuen Sprecher nicht revealen wollten, okay. Richtig, das wird vermutlich einer der Sprecher sein, wir werden es sehen. Dann, für mich überraschend, Resonance. Ein Plague Tale Legacy. Plague Tale, wenn ihr die Games nicht gespielt habt, spielt jetzt bei Plague Tale Teile. Die sind super, vor allem der zweite Teil. Ja, aber ich habe selten einen Trailer gesehen, der so zu einer Serie gehören soll, der so nichtssagend war. Ja, schon. Ist ja Legacy, hat eigentlich nicht so mit den Teilen zu tun. Es hätte der Trailer zu jedem anderen 0815-Spiel sein können. Die hätten alles dann einblenden können. Die hätten es genauso gut Shadow of Rome oder was weiß ich was nennen können und man hätte es geglaubt. Ach, Shadow of Rome. Ja, du weißt, was ich meine. Es ist halt einfach nur so, das ist so ein Trailer, das ist, der war so 0815, da hättest du alles hinschreiben können. Ja. Eigentlich schon, ja. Was sagst du dazu, Markus? Ich kann mich nur im Jürgen anschließen. Ich fand es ein bisschen zu 0815. Ich meine, ich habe es jetzt natürlich bewusst ein bisschen überdramatisiert, aber meine Güte, war das ein scheiß Trailer, um das zu revealen. Ich fand's cool, dass sie nochmal so uns machen in derselben Welt. Dass sie es ankündigen, fand ich auch cool, aber ich mag halt einfach den Trailer nicht. Ja. Dann kommen wir zu einem Trailer, den ich nicht mag. Dieses, hey, wir haben unser Steam Deck at home. Nee. Aha. Wir machen unsere eigene Steam-Konsole. Ja, wir haben Rock Alley gekauft und dann Microsoft-Button draufgeklebt. Ja, jetzt ist es tatsächlich so. Und versuchen, ob sich's jetzt so verkauft. Ja, da ist dann halt der Game Pass drauf und Steam ist auch automatisch mit drauf. Ich habe ein Steam Deck fertig, passt. Ja, ich weiß, Markus, aber das ist halt so... Es ist halt, ich finde nur wieder diese typische... Wir versuchen mal wieder doch einen Konsolenableger rauszukriegen, so ein Handheld. In einer Zeit, wo du dir denkst, es gibt irgendwie schon drei Handhelds, die gut funktionieren. Ja, vor allem, du hast entweder das Steam Deck oder du hast die Switch und fertig. Ja. Mehr brauchst du ja sowieso nicht. Deswegen ist auch dieser komische, deswegen verstehe ich auch nicht dieser, hey, wir haben einen neuen Markt entdeckt, wo wir reingehen können. Handhelds. Handhelds? Wirklich? Glaub mir, das ist die Zukunft. Konsolen haben wir nicht hingekriegt, aber hey, ich habe eine Idee, Handhelds. Ja, das war so, Handhelds? Wirklich? Okay, gut. Ich frage mich, was ist das schon seit 8 Jahren? Nein, das ist die Zukunft, glaub mir. Ja, genau. Das nächste Game, was rauskam, sah aus dem so, The Witcher? Hä? So, oh nein, das ist von ehemaligen Leuten, die The Witcher gebaut haben. The Blood of the Daywalker. Sah cool aus. Ein Typ, der zum Vampir gemacht wurde, halb Vampir ist, halb Mensch ist und gegen andere Vampire kämpft. Im Witcher-Style. Wenn es dieselbe gute Story hat, dieselben guten Sprecher, ich bin dabei. Sah geil aus. Ich glaube, es ist auf jeden Fall, die Writer waren, glaube ich, mit dabei von Witcher. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock auf The Witcher bekommen dadurch. Ja, das sieht aus, als ob wir das Sam Witwer spielen, so wie das aussieht. Ja, es kann bestimmt ein cooles Spiel werden. Das ist sowas, da kann man auf jeden Fall mal ein Auge drauf behalten, auch wenn ich mit Vampiren eigentlich nicht viel zu tun habe. Da müssen wir noch ein bisschen drauf warten, das allerdings, ja. Ja, das ist ja so ein erster Ankündigungsding gewesen. Dann Super Meat Boy 3D. Und ich so, wow, die haben Super Meat Boy nochmal ausgebuddelt. What the fuck? Eins der ersten riesengroßen Indie-Games. Mein erster Gedanke war, was hat Mario irgendwie auf der Xbox verloren, als diese Röhre da rauskam? Ja, ich verstehe auch nicht, was die Röhre da sollte. Das ist so... Das ist einfach nur so ein Wink irgendwie so. Haha, guck mal, das ist. Nein, es ist nicht der, den ihr dachtet, dass es ist. Okay. Ja, wir haben noch jemand viel Besseres. So frei nach dem Motto, ich muss weg. Besser als Mario geht's nicht, Freunde. Vergesst es. Ja, nicht, vor allem nicht, wenn ihr dann Super Meat Boy rauskratzt. Nichts gegen Super Meat Boy an sich. Ich meine, das war höllisch schwer. Ich habe es nie durchgespielt. Ich auch nicht. Ich habe irgendwann aufgegeben, weil ich zu viel geraged habe. Ja, ja, haben viele. Sehr, sehr viele. Doch völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Aber es ist halt... Und das jetzt in so ein Pseudo-3D reinzumachen, oder dieses Halb-3D wie Mario 3D World, weiß ich nicht. Ich finde, du kannst in der Kameraperspektive nie zu 100% die Sprungentfernung abschätzen. Da habe ich schon bei World Punkt. Ich finde es in 2D auch besser. Mal schauen, was es wird. Dann gab es einen Trailer zu neuen Ninja Gaiden. Yay, ich habe nie eins gespielt. Ich weiß nicht, wie diese Ninja Gaiden, sie sind schwer. 4, oder? Ja. Ich weiß nur, sie sind schwer. Das ist alles, was ich weiß. Mehr weiß ich nicht von Ninja Gaiden. Sonst habe ich noch nie Ninja Gaiden gespielt. Ninja Gaiden zu spielen. Die haben doch den Zweier gratis geremastert und holt euch halt den. Stimmt, ja. Black war das, ne? Ja. Ninja Gaiden Black 2 Remaster. Wir machen einen Deal. Ich hol's mir, wenn mal wieder Platz auf der Playlist ist. Du brauchst es gar nicht auf deinen Pile of Shame. Ich glaube nicht. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass es ein Game für dich ist. Glaube ich nämlich auch nicht. Darum habe ich gesagt, ich glaube auch nicht, dass wenn mein Pile mal nicht, dass abgearbeitet ist, dann. Ich glaube auch nicht, dass es ein Game für mich ist. Ich glaube, in 70 Jahren hast du nicht mehr die Reflexe für Ninja Gaiden, Markus. Stimmt. Wer weiß, ich trainiere jetzt die nächsten 70 Jahre. Was auf jeden Fall, worauf ich mich freue, ist, am 4. September kommt ein DLC zu Indiana Jones and the Great Circle. Spiel Indiana Jones, wenn Indiana Jones Fans seid, ist großartig. Ich muss erst Indiana Jones spielen. Es ist so, so gut. Ja, mehr Indiana Jones ist immer gut. Besten gibt's. Ah, Troy Baker, der den spricht, auch auf Englisch, der ist einfach, wie auch immer das macht, ich habe keine Ahnung. Ich liebe es, wie Harrison Ford so tut, als würde er die Arbeit von ihm so toll finden. Ja, weil er halt hackedicht war, weil er halt ordentlich einen rauchen konnte. Ich liebe, dass es Harrison Ford sowieso alles kackegal ist. Ich meine, der war schon immer so, aber je älter er wird, desto egaler wird es ihm noch zusätzlich. Ja, ich bin Harrison Ford. Nee, ich fand das so geil. Ich hab ein Interview gesehen, wo er zu Red Hulk halt interviewt wurde. Wie schalten Sie das eigentlich im Kopf ab, dass man sich so dämlich dabei vorkommt, wenn man als Hulk da so rumwütet? Das macht das Geld. Macht das Geld. Das Geld schaltet das ganz gut ab. Dann kam so, im nächsten Trailer kam nur so, hey, das passiert also mit Game Freak, wenn man die mal machen lässt und nicht ständig sagt, ich glaube, jeder, der als das Game Freak-Logo reinkam, gesehen hat, erstmal sich so verarscht vorkam. Ja, absolut, 100%. Das ganze Internet hat für eine Sekunde komplett gebrannt. Ja, also was, die machen doch andere Games? Game Freak hat früher auch andere Games gemacht, aber das ist das erste Mal seit 10 Jahren, dass wir wieder was Neues versuchen und diesmal unter der Fucht. Ja, aber die Grafik. Und guck dir daneben mal das aktuelle Pokémon an. Das ist so. Es fehlen einem doch echt die Worte. Wenn du die Leute das mal machen lässt, ist das halt so geil. Dann gab es eins meiner Highlights. Es sah ein bisschen Fallout aus mäßig, aber es ist mehr so eine Mischung oder auch mit Time Changes und so weiter, dass das so geil aussah. In diesem Steampunk-Universum, das sah so cool aus. Da habe ich richtig Lust. Das spricht wieder so richtig. Es hat die Gelegenheit, dass da so richtige übelste Jokes drin sind. Also die wirklich absolut diese übelste Sorte. Diese kleine Puppe, die sagt, lass deine Scheißfinger von mir. Da war ich schon Fan. Ja. Da war ich schon drin. Clockwork, irgendwas hieß, ich weiß nicht mehr so genau. Aber das sah super geil aus. Ich hab's so gesehen und mir so gedacht, ha, das ist also so das Starfield, was Bethesda immer machen wollte. Das dachte ich mir auch. Das war auch so, das sieht aus wie Bethesda-like, aber genau das soll es, glaube ich, auch sein. Es ist wirklich so. Clockwork Revolution. Das sah so geil aus. Ich bin komplett, okay. Ich bin komplett drin, ich bin komplett dabei mit Zeitreisen und weiter. Ich bin hier. I'll take it. Ich nehme es sofort. Bitte jetzt. Danke. ich mega Bock drauf. Also das sah wirklich sehr, sehr geil aus. Auf jeden Fall. Das ist eines meiner Highlights gewesen. Dann Grounded 2. Who cares? Ja, wer braucht's? Ja, der erste Teil hat, glaube ich, eine relativ treue Community, also warum nicht? Aber es ist halt nichts, was in unser Genre gehört. Nee, erstens, ich mag zwar Survival-Games, habe ich nichts dagegen, aber es ist so... Ich habe es angespielt gehabt, als ich mein Game Pass gespielt habe, das war so... Ja, ich kann nicht den ausgelutschten Vergleich bringen, es ist halt Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ja, ja, es ist tatsächlich so, ja. Ja, es ist halt so, ich kann es mir auch nicht erzählen, dass das nicht die Inspiration dafür war, aber es ist halt so, ich brauche es nicht. Ich auch nicht. Dann gab's Kronos. Das ist von den Machern, die das Silent Hill 2 Remake gemacht haben. Horror-Shooter. Sieht aus wie Dead Space. Ich bin da. Tag 1. Bin dabei. Kronos New Dawn. Sieht saugeil aus. Richtig schön abgefuckt. Richtig schön weird. Mit dem Dude mit dem komischen Helm. Ich bin dabei. Nehme ich. Und dann, aus irgendeinem Grund... Ein Trailer, wo du mir nicht erzählen kannst, dass dieses Spiel 26 Millionen Spieler hat. Elder Scrolls Online. Vielleicht schau dir das an. Oder so. Schau dir das an, wie das aussieht. Free Dival. Jetzt sieht halt, warum die Grafik absolut. Ist für ein MMO völlig okay, aber es ist für halt für so. Für ein MMO ist es gut, aber. Ja, nein. Für die Hardcore. Und 26 Millionen, das sind halt wahrscheinlich nur die, keine Ahnung, die Accounts, die angemeldet sind. Die eingefrorenen Accounts, richtig? Ja, ja. Da wird jeder Account, der sich jeweils angemeldet hat, wahrscheinlich mitgezählt worden sein, inklusive meiner halt. Ja. Dann gab es Aphelion. Das sah aus wie der neueste Teil von Deliver as Mars, Deliver as the Earth. Deliver as the Moon, Deliver as Mars. Und das könnte vielleicht der neue sein, Aphelion. Sah ganz nett aus. So ein nettes Game. Dann gab es so ein Game, wo ich mir dachte, was ist das? Wieso kriegen wir komische Musik und können ein Hotel wiederherstellen? Was ist das? Und haben gleichzeitig auch Horrorelemente? Das ist also so ein Game, was mich überhaupt nicht angesprochen hat. Ich auch nicht. Ich habe es mit dem großen Fragezeichen versehen, weil ich sage, ich verstehe es nicht. Es gibt so viele andere coole Horror-Games. Nee. Ja, das no ist so Abbau, Aufbau, Renovieren und gleichzeitig so... Das ist so ich kann mir auch keinen Reim gleichzeitig Ghostbusters. Haben. Gleichzeitig Ghostbusters-Game. Ja, ich kann mir da genauso wenig einen Reim drauf machen. Das ist total merkwürdig, das Ding. Das war richtig strange auf jeden Fall. Dann gab es ein Add-on zu Edge of Mythology. Richtig lecker. Also, Tag 1. Auch wenn der Trailer wie ein schlechtes Mobile-Spiel-Trailer aussah. 100%. Ich habe nur Age of Mythology am Ende gesehen und dann... Jo, ja, alles passt. Gut. Es ist, dass das für Age of Mythology kommt, fantastisch. Aber der Trailer war so, als hätten die gerade kurz ein Mobile-Spiel promoten müssen fürs Geld. Ja, muss ich sagen, gebe ich dir recht. Ich habe diesen ganzen Trailer lang zwar vermutet, was es ist, aber ich war echt unsicher, weil ich mir dachte, okay... Weil wenn hätte genauso gut Age of Mythology das Handy-Game kommen können, weil es... Boah, war das ein furchtbarer Trailer. Ja. Ja. Dann gab es... Ein aus China? Korea? Irgendwie sowas? Komisches Game, wo ich erst dachte, ist das das neue Splinter Cell? Was ist das? Anscheinend ist das ein actionbasiertes Mudang to Heart. Mudang to Heart. Kommt 26. So ein Action-Shooter aus verschiedenen Sichten, aus verschiedenen Perspektiven. Sogar mit Schleichen und so weiter, mit Shooten und so weiter. Es sieht ganz nett aus, könnte cool werden. Mal gucken. Bin gespannt. Dann gab es einen zweiten Teil zu einem hübschen Jump'n'Run, Planet of Lana. Das erste war so ein Sleeper-Hit, das war so ein relativ schönes Game eigentlich. Ist aber tatsächlich an mir vorbeigezogen, muss ich ehrlich sagen. Ich wusste nicht, dass es den ersten gibt. Das ist ein Sleeper-Hit, das ist so relativ unbekannt. Also es ist halt unbekannt gewesen, aber hat sich sehr schnell für sehr viele Leute als mega großer Erfolg zelebriert. Ist ganz geil gemacht, auf jeden Fall. Der erste war schon relativ schön. Sieht schön aus, hat schöne Musik. Ist ein nettes Jump'n'Run-Show für zwischendurch. Kann man mal spielen. Dann kam Bethesda um die Ecke mit einem neuen Update für 76. Dass 76 immer noch läuft, ist ein Wunder. Gebt mir lieber ein neues Fallout. Soweit ich weiß, haben die letzten paar Updates es so gerettet, dass es eine recht aktive Spielerbase tatsächlich hat. Wir kriegen ja eins, hieß Clockwork. wie gesagt, ist Fallout 76 interessiert mich genauso wenig wie euch, aber zumindest soweit ich weiß, haben die mit den Updates zumindest für die Fans es retten können. Es erfreut mich für die Fans, aber ich hätte lieber gern neue Singleplayer. Ja, das ist die Frage, stellt sich doch gar nicht. Solo-Leveling-Game? War so klar, also steht bei mir wortwörtlich dann auch so drauf, es war so klar, dass die Kuh gemolken wird. Nicht nur das, es ist ein ehemaliges Gacha. Anime ist erfolgreich, es gab ein Gacha dazu und hier, warum es nicht auch als Game nochmal rausballern und Kohle abgreifen? Es ist ein ehemaliges Gacha, das ist ja das Funnige daran. Was ich viel besser daran finde, ist, dass es Solo-Leveling ist, aber du es zu viert spielst. Mhm. Ja. Danach hast du noch ein Gacha-Game mit Tieren. Aber nur hässlich. Ein paar der Tiere sahen zwar ganz niedlich aus, aber es war so, keine Ahnung, späte PS3-Grafik, wenn du mich fragst. Ja schon. Also hat es das Digimon-Problem. Die ersten sehen super niedlich aus und wenn sie größer werden, sind sie hässlich. Richtig. Aber dafür sah das Spiel jetzt nicht cool genug aus. Dann kam der unglaublich alte Tony Hawk um die Ecke und hat gesagt, hey, wir machen Tony Hawk Pro Skater 3 und 4, kommt im nächsten Season. Okay. Ja, alles gut, wie alt ist denn Tony Hawk? Jetzt müsste er nicht auch um die 60 sein? Circa, ja. Dann eins meiner Highlights ist. Krass. Dann eins meiner Highlights von den Leuten von Spirit Tower ist ein wunderschönes Game, was mich extrem zum Heulen gebracht hat. At Fate's End sah mega geil aus, wo du gegen deine Familie kämpfen musst und so weiter. Das sah richtig cool aus, da habe ich Bock drauf. Ich muss erstmal die Muse haben, Spiritfarer zu beenden, weil für das Spiel brauchst du die richtige emotionale Lage. Alter, ich habe so geheult. Ich habe so geheult, wie schon lag ich. Nee, das ist vor allem, wie Markus richtig sagt, das ist das Spiel, da musst du in dem Moment genau in der richtigen Mut für sein. Du musst dafür. Keine Ahnung, du musst einfach bereit dafür sein. Das ist kein Spiel, das du einfach anschmeißt. Das stimmt. Gears of War Remaster again. Ja, hätt's jetzt nicht gebraucht. Ich mag Gears of War nicht. Ich bin davon kein Fan. Ich weiß nicht, Jürgen, du magst die Spiele, oder? Ja. Vor allem, dass es für die PlayStation kommt, ist für mich immer noch sehr surreal, ehrlich gesagt. Das ist extrem surreal, ja. Und mich nochmal da mit dem Kettensägen-Ding nochmal, mit dem Lancer nochmal durchzusägen, da habe ich schon Bock drauf. Aber ich gehöre auch nicht zu denen, die jetzt sagen, dass es das gebraucht hätte. Also Bock habe ich schon, aber ich meine, ich habe die Originale immer noch hier rumstehen. Ja. Da hat man mich, glaube ich, das komplette Internet brüllen gehört. Persona 4 Revival. Ja, aber das war so ein richtiger. Oh, ja, ist okay, es existiert. Ihr habt einen Trailer, mein Gott. Ja, ich werde Persona 4 zum ersten Mal durchspielen. Aber das Schlimme ist, es ist ja ohne Release-Date gekommen, glaube ich, ne? Ja, nee, es gab kein Release-Date. Nein. Es war einfach nur es war eins der offensten Geheimnisse des Internets. Die haben einfach nur gesagt, aus dem simplen Grund, weil er hat nicht irgendein ehemaliger Synchronsprecher getwittert, dass er nicht dabei ist. Ja, Juri Lobenthal. Der hat gesagt, nein, ich bin nicht dabei, hört auf, mich zu fragen. Einfach, weil er hier Josuke im Remaster nicht spricht. Broske hat er gesprochen, in Golden, in dem normalen. Er hat gesagt, nein, ich spiele nicht, lass mich in Ruhe. Und dann kamen die anderen noch davor. Nein, ich spiele nicht Chie, nein, ich spiele nicht die. Ich war so, das ist doch ein Marketing-Gag. Die sagen doch genau dasselbe. Und dann wurde halt der Trailer einfach nur rausgehauen. Das ist so, er läuft 2 Meter in einer komplett leeren Stadt von einem Eck ins andere. Das Spiel ist noch nicht mal in der Alpha, ist nicht mal ansatzweise fertig. Ja, das wird noch eine Weile dauern. Game-Fotos. Deshalb liebe ich die Leute, die sich jetzt schon darüber aufregen, das Lighting stimmt nicht, das sieht scheiße da dran aus. Das ist nicht Golden. Die Musik, die im Hintergrund läuft, ist aus Golden. Shut the fuck up. Allein die Musik zu hören war schon. Ich hätte mich fast das Spiel wieder runterladen lassen. Ich hab's installiert. Auf jeden Fall mega Bock drauf. Ich freue mich drauf. Wir werden sehen, was kommt. Dann so, hey, wir haben einen Marvel Fighter angekündigt. Oh cool. Wie wär's mit einem Gimmick-Fighter, den keiner nach einem Monat wieder spielen wird. Invincible. Ich mag Invincible. Ich habe die Comics alle hier. Ich habe die Serie geliebt. Ich fand's absolut großartig. Und der Trailer hat voll den Charme versprüht von Invincible. Ja, absolut. 100%. Aber es ist so, why? Nee, es ist halt genau das, was Stefan sagt. Da spielt jeder, um alle Finishing-Moves einmal gemacht zu haben und dann machst du es wieder aus. Ja, das war's. Genau. Hey, Final Fantasy 7 und 16 kommt jetzt für die Xbox verkiffte Shit. Dann kam eins der coolst aussehenden Games, Double Fine, of course, wo du ein Leuchtturm bist, der durch die Gegend läuft, was ich geil fand, ehrlich gesagt. Das sieht geil aus. Richtig schön abgedreht. Das ist sowas, das sind Videogames. Deswegen liebe ich Videogames. Weißt du, für sowas kreativ. Ist das Wort weird eigentlich erfunden worden, glaube ich. Ja. Keeper. Das ist einfach nur, das ist Double Fine, das ist von den Leuten, die Psychonauts gemacht haben. Bin ich extrem der Fan dafür, bin ich richtig geil, liebe ich. Ich bin hier. Ja, jetzt kommen von Microsoft so langsam die Games. Das ist, nachdem sie alles eingekauft haben. So langsam, ganz langsam tröpfelt es. Ja. Und dann, wenn sie ihr Rezept haben, dann kommt ein Knaller nach dem anderen. Ja. Und ich glaube, sobald Microsoft sie offiziell die Xbox abgestoßen haben und nur noch der Game Pass sind, dann geht's los. Ja. Und dann Microsoft kam das größte Fuck you. Alter. Der wohl dämlichste und schlechteste Review-Trailer der Welt. Was zum Geier, Microsoft? Also ehrlich, was sollte das? Also, oh, Roboter, das sieht richtig cool aus. Oh, komische Gebilde, seltsam aussehende Sachen. Oh, was kann das so sein? Phil Spencer war es, glaube ich, der es wie immer moderiert hat, ne? Ja, und, Phil Spencer, richtig, ja. Und er sagt auch noch hier das Revival von einer beliebten Marke und bla. Und ich denke so, geil, was kommt jetzt? Wie geil sieht das denn aus? Oh, mega. Und dann ist es fucking Black Ops 7. Call of Duty Black Ops 7. Ugh. Wo mein erster Gedanke war, das ist schon der siebte Teil? Ja. Das ist Teil 7? Wo alle so gedacht haben, wow, wie kann man einen nur so hart blueballen? Also, ohne Witz, also das ist so, wie kann man dir so kräftig einen runterholen und kurz davor sagen, ich geh jetzt nach Hause, tschüss. Ja, aber echt. Katastrophe, das war absolut grauenhaft. Also, doch. Aber ansonsten, ich mochte das Xbox Showcase. Ich fand das eigentlich ziemlich nice, aber ziemlich viel geiles. Ja, das letztes Jahr war halt ungleich besser, aber es ging ja halt auch nicht besser als letztes Jahr. Nee, das stimmt. Ich würde da so eine 6,5 von 10, glaube ich, geben. So war nett, aber es ist so ein bisschen arm an echten Highlights. Ich gebe den ganzen so eine 7. Auf jeden Fall. Weil nur zu sagen, ja, Persona kommt halt, ja, da hätte auch ein Tweet gereicht. Ja. Wenn man die ganzen Sachen. Tatsächlich bei einer 5 von 10, einfach weil. Es war okay. Es gab aber keinen Banger. Es hat das so für mich wirklich Ding gefehlt, was richtig durchgeschlagen hat. Das ist für mich schon, so das generelle Fazit vom ganzen Summer Games Fest Gedöns. Es ist halt so, waren coole Sachen dabei, es war keine Zeitverschwendung, aber auch absolut nichts Besonderes. Es war so mit das Highlight-armste E3 Summer Games Fest-Ding, was wir je hatten, glaube ich. Ja, du hast gemerkt, die Leute haben alle Angst vor GTA 6. Ja, aber und, hallo. Die haben alle Angst vor GTA 6 und eigentlich eins der größten Dinge hätte Marathon sein sollen, was jetzt komplett gereworked wird, was Marathon ist tot. Das hätte unter anderem einer der großen Highlights sein sollen, dass auch nichts passiert ist. Wir haben kein Fable gesehen, wir haben kein neues Gears of War gesehen. Weil es von Fable wahrscheinlich noch nichts Neues gibt. Richtig, ja. Und ansonsten, es waren ganz viele nette Ankündigungen dabei, aber nicht der riesengroße. Ja, und es ist GTA also schuld, dass die großen Banger gerade ausbleiben, ja, weil alle so ihre Pfeile im Köcher erstmal lassen. Ja, aber jeder, der es jetzt gemacht hätte, stell dir mal vor, wenn nur einer sich getraut hätte, trotz GTA das einfach rauszubringen. Wenn einer gesagt hätte, ich bring das in den gleichen Slot, weil die verschieben es sowieso, so hoch zu pokern, wie es nur ging. Wenn jemand diese Eier das war Randy. Der wäre durchgeknallt dieses Jahr. Also das war Randy mit Borderlands 4, wo ich schon sehr viel gelesen habe und ich habe mega Bock drauf. Ich kann es kaum erwarten. Randy hat gesagt, wir bringen das 2 Wochen vor GTA. We don't care. Und dann haben sie es im September rausgebracht. Also bringen es im September raus. Und es hieß ja vorher, GTA kommt im September. Nein, wird es nicht kommen. Es war von vornherein klar, dass es verschoben wird. Sehr schön übrigens auch in den vorherigen Casts, die wir gemacht haben, wo Jürgen auch gesagt hat, ach, die verstehen das sowieso nochmal. Er hat recht. Ich habe auch immer gesagt, GTA glaube ich erst, wenn es draußen ist. Mhm. Nee, ich habe halt gesagt, eigentlich haben sie es zu krass darauf ausgerichtet, aber wundern würde es mich auch nicht, habe ich glaube ich gesagt. Ja, es ist so. Ja. Bei Rockstar ist es meistens so, der Trailer kommt, dann kommt der richtige Trailer, wo auch gesagt wird, das kommt dann. Und dann verschieben sie es meistens noch zweimal. Das heißt, es kommt, für wann ist angekündigt? Mai nächstes Jahr? Mai nächstes irgendwie Jahr. Irgendwie sowas, ja. Irgendwie und die verschieben es dann trotzdem dann nochmal in den Sommer. Also ich würde sagen, nächstes Jahr Richtung Mai versprechen sie dir, dass es Richtung Winter kommt. Pünktlich zum Weihnachten. Das Ding ist, dass Rockstar normalerweise seine Spiele immer im Sommer rausbringt, weil da sonst keiner seine Spiele rausbringt. Ja, also dann 27. Normalerweise ja. Aber wir werden sehen, ich weiß nicht, wie es ist. Ist das, glaube ich, das erste Geschäftsjahr ab Mai? Das erste Quartal ist, glaube ich, ab Mai geht es. Ich weiß nicht, ab Mai vorbei? Aber ich weiß ja nicht, ob, wenn sie es noch wirklich auf 27 verschieben, ob die Fans da nicht zu Rockstar gehen und deren Headquarters anzünden. Ja, vermutlich, ja. Auf 27, ich meine, die können das machen, die Leute kaufen sowieso, das wird das meistverkaufte Spiel des Millenniums. Aber die Leute werden trotzdem erstmal ganz schön wütend sein. Wir werden sehen, was passiert. Gekauft wird sowieso. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, es hat ein paar ganz nette, interessante Sachen gegeben, die mir echt angeschaut haben. Das Expanse-Ding, freue ich mich mega drauf. Von Arcade. Dann auch das Clockwork-Game und auch noch ein paar andere Sachen. Hat ein paar ganz nette Games gegeben. Das Lustige ist, dass mein Highlight hier dieses Game Boy Color-Spiel ist. Dieses Mina. Das mein absolutes das Highlight von dem ganzen Ding ist quasi ein Game Boy-Spiel. Das ist so lustig. Das finde ich auch super, ja. Wie gesagt, es war schon relativ viel cooles Dach dabei. Alles im allem würde ich die kompletten Shows. Also halt, ich würde sagen, die State of Play war auch so eine 6 von 10. Die Summer Games Fest war so eine 5,5. Future Games war bei mir persönlich eine 8. Bei mir persönlich. Aber ja. Ansonsten, wir dürfen gespannt sein, was noch erscheint, was noch angekündigt wird, noch rauskommen soll. Das ist immer wieder das Schöne. Wir warten ja drauf. Wir sind ja verrückte Nerds, die solche Games einfach lieben. Verrückte, abhängige Süchtige. Ja, aber furchtbar, Katastrophe. Ha. Gut, dann danke ich euch beiden, dass ihr mit mir hier wart und über die Summer Games Fest gequatscht habt, über die ganzen Ankündigungen. Immer wieder gern. Und dann danke ich euch auch da draußen fürs Zuhören und würde sagen, ich sage das, was wir immer sagen, macht, was immer ihr wollt, aber ihr müsst sparen, Freunde. Oh mein Gott, müsst ihr sparen. Aber wir müssen auch sparen. Scheiße, so viele Games, so wenig Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.